von mir einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das ist ein wesentlich größeres Publikum als vor einem Monat. Und das finde ich ganz toll. Und ich finde es auch toll, dass so ein heterogenes Publikum da ist und ja, doch einfach viele Leute auch in Chemnitz was von der Kritik am Extremismusbegriff hören wollen. Ich habe den Vortrag gestern Nacht nochmal überarbeitet. Der ist jetzt ein bisschen textreicher geworden. Ich hoffe, es ist nicht zu textlastig. Also, wenn ihr irgendwie nicht mitkommt, das ist auch meine Bitte, direkt zwischendurch einfach fragen, wenn es Verständnisprobleme gibt oder so, dass wir das nicht aufschieben müssen bis zum Schluss, wenn es dann in der Diskussion vielleicht irgendwie ein bisschen anstrengender wird. Genau. Also vom Ablauf her werde ich, aber ich komme auch gleich nochmal zur Gliederung, erst was theoretisch zum Extremismusbegriff erzählen, ihn versuchen zu dekonstruieren, also zu widerlegen. Und dann gehen wir langsam in den politischen Teil über, welche Auswirkungen hat er konkret für uns. Und abschließend will ich mit Till noch über Kampagnenpolitik und Kritik an Kampagnenpolitik diskutieren. Da seid ihr herzlich eingeladen, da natürlich auch mit zu streiten. Genau. Ja, das ist nochmal die Gliederung. Ich habe das jetzt schon vorweggenommen. Wie kam es überhaupt zur Entstehung von INEX, Initiative gegen jeden Extremismusbegriff in Leipzig? Also das war ungefähr vor einem Jahr. Da haben wir offene Briefe rausgegeben. Die findet ihr auch nochmal hier in der Mitte auf dem Tisch. Da findet ihr allerdings nicht nur den offenen Brief von damals, den haben bestimmt auch viele schon gelesen, weil der über alle Verteiler ging und jedes Nest in Sachsen, glaube ich, auch irgendwie erreicht hat. Viele Unterstützerinnen und Unterstützer dafür gewonnen werden konnten. Auf dem Tisch hier findet ihr auch noch ein anderes Pamphlet oder einen anderen Text. Das ist eine Diskursanalyse, die speziell zu den Extremismusforschern, die sich selbst so nennen, geschrieben habe, wo ich versucht habe, sie auch mal wissenschaftlich zu kritisieren. Also wer an einer inhaltlich fundierten Auseinandersetzung Interesse hat, kann sich auch diesen langweilig aussehenden Text da mitnehmen. Dann einfach, genau. So. Also wie gesagt, vor einem Jahr ging es los mit der Initiative gegen jeden Extremismusbegriff. Viele hatten in Leipzig damals die Schnauze voll von zwei Dingen. Einerseits war das kurz nach Silvester letzten Jahres und ihr kennt bestimmt, was zu Silvester in Leipzig am Konnewitzer Kreuz so los ist mitunter. Und zwar einfach ausgiebiges Feiern, Böllern, ja, so gewisse chaotische Zustände auf der Straße. Und die Presse hat daraus im Nachhinein getitelt gefährlicher Linksextremismus und man müsse gegen militanten Linksextremismus in Konnewitz vorgehen. Hat also sofort, nur weil es dieses Stadtteil war, weil es irgendwie zu Böllern auf die Straße kam, aber das kommt ja eigentlich in ganz Leipzig oder in allen Städten zu Silvester, hat sofort von Linksextremismus geredet. Und das hatten viele Leute ein bisschen satt, sofort stigmatisiert zu werden. Auf der anderen Seite tobte einen Monat später der sogenannte Disco-Krieg in Leipzig. Da haben sich eigentlich nur verfeindete Türsteherbanden gekloppt, da kam es auch zu einem Toten. Das hatte also wirklich gar keinen richtig politischen Hintergrund oder so. Und Innenminister Buttolo hat damals einen Brief an den Leipziger Bürgermeister Burkhard Jung verfasst, wo er Jung darauf aufmerksam gemacht hat, dass es ja in Konnewitz immer noch solche Stützpunkte linksextremistischer Gewalttäter gebe, gegen die vorzugehen sei. Und hat also in diesen Bandenkrieg hinein schon wieder den Blick auf Konnewitz, auf sogenannte Linksextremisten gelenkt. Das war wirklich ein Ereignis, dieser Disco-Krieg, das hatte, hätte gar nichts mit dem Stadtteil oder sonst wie zu tun, also das trug sich in der Innenstadt zu. Und es scheint wirklich ein Interesse da zu sein, beim Innenministerium von Sachsen, also sicher auch in anderen Bundesländern, bei Oberbürgermeistern und bei Stadtverwaltungen und sonstigen öffentlichen Institutionen, was gegen sogenannte Linksextremisten zu machen. Was sie aber nie machen, ist zu definieren, was sie damit eigentlich meinen. Und das ist natürlich nicht das Einzige, sondern es wird halt auch immer wieder in Publikationen, selbst von Antifaschisten, aber auch eben von Zivilgesellschaft, von Gewerkschaftern und sonstigen engagierten Menschen vom Rechtsextremismus geredet. Also das beschränkt sich nicht auf Linksextremismus, aber es hat halt im letzten Jahr sehr, sehr zugenommen. Und wir wollten einfach mal uns mit unserer Kampagne inhaltlich dem nähern, was damit eigentlich gemeint ist, und sind damit auf ziemlich viele Widersprüche gestoßen, die ich euch auch gleich vorzeigen oder aufzeigen werde. Ich wollte nochmal klarstellen, dass es uns dabei nicht um irgendwie eine Angst davor ging, als linksextrem hingestellt zu werden oder so, sondern dass wir einfach gemerkt haben, wie inhaltslos, wie leer dieses Konzept eigentlich ist und dass es nicht das greift, was es greifen will oder was es vorgibt zu greifen. Achso, und ein lustiges Beispiel habe ich noch, und zwar kam es auch diesen Winter in Connewitz zu einer Schneeballschlacht, zu der aufgerufen wurde. Und es wirklich nur so war, dass sich 50 Leute auf der Straße getroffen haben, auf der Straße Schneeballschlacht gemacht haben, eine große Schneemauer errichtet haben und am nächsten Tag in der Leipziger Volkszeitung von Barrikaden, Schneebarrikaden gesprochen wurde, von massiven gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Schnee und dass das natürlich die Linksextremisten waren. Und ja, das ein Jahr, nachdem wir unsere Kampagne gestartet haben. Aber zur Kampagnenkritik kommen wir ja dann im Nachhinein nochmal. So, was wir hier sehen, ist ein Bild von Rostock-Lichtenhagen, und zwar damals von dem Pogrom, von den Angriffen auf das Asylbewerberheim 1992. Dürfte vielen in Erinnerung sein oder bekannt sein. Der Extremismusbegriff ist nichts Neues. Er hat seit den 80er Jahren Konjunktur, und 1992 gab es nach diesen Übergriffen, wo auch die Öffentlichkeit oder wo die umliegenden Bürger schweigend zugeguckt haben, wie Nazis dieses Heim angezündet haben, kam es halt zu diesem Ausspruch des damaligen Innenministers im Bundestag. Bei den Ausschreitungen in Rostock hat es auch erste Anzeichen für ein gemeinsames Zusammenwirken von linksextremen Autonomen und rechtsextremen Skinheads gegeben, die gemeinsam gegen die Polizei vorgegangen sind. Wer ein bisschen über die historischen Hintergründe dieses Pogroms Bescheid weiß, wird dieses Zitat genauso wie ich nicht verstehen können. Und es ging danach auch noch weiter. Jürgen Rüttgers, damaliger parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, hat dann noch nachgesetzt mit Dingen wie kriminelle Horden, die Asylbewerber angreifen, Polizisten mit Steinen bewerfen oder Gedenkstätten der Judenvernichtung anzünden, greifen den Kern unseres Gemeinwesens an. Hier rotten sich rechte und linke Extremisten zusammen. Das klingt alles so ein bisschen zynisch, wenn man überlegt, dass doch Antifaschisten auch in der Nähe waren und versucht haben, das Ganze zu verhindern, aber im Endeffekt Bürgerliche und Polizei diesen Anschlag quasi geschützt haben. Das ist heute nicht mehr ganz so krass, der Extremismusbegriff, aber was er eigentlich zur Grundlage hat, auf was er sich wissenschaftlich stützt und von wem er maßgeblich wissenschaftlich hervorgebracht wird, das werde ich jetzt kurz erläutern. Und zwar sind das hauptsächlich, oder in Sachsen hauptsächlich, Eckhard Jesse und Uwe Backes. Jesse dürfte viel Name sein, also er ist der Inhaber des Lehrstuhls für politische Systeme, ist das richtig? An der TU Chemnitz. Und ja, ne? Ja. Und Uwe Backes lehrt am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden. Genau, diese beiden Wissenschaftler geben regelmäßig Publikationen heraus, und zwar dieses schöne Jahrbuch Extremismus und Demokratie zum Beispiel. Das wurde eine Weile lang jedes Jahr rausgegeben, es stand immer nicht viel Neues drin. Und sie wirken auch mit beratend als Ideengeber, als Kategoriengeber bei diversen Verfassungsschutzämtern, Landesamt für Verfassungsschutz, Bundesamt für Verfassungsschutz und werden auch immer wieder gern von der Bundeszentrale für politische Bildung angefragt, ob sie da nicht Publikationen und Texte verfassen können zum Begriff Extremismus. Sie sind also die selbsternannten Extremismusforscher schlechthin, und das nicht erst seit neuestem, sondern seit 20, 25 Jahren. Das Lustige ist, und das werdet ihr auch, wenn ihr vielleicht diese Diskursanalyse mit nach Hause nehmt, nochmal lesen, das Lustige an den beiden ist, dass sie seit 15 Jahren ihre Theorie nicht verändert haben. Also ich habe ein Buch von 2005 von ihnen gelesen, wo sie sich ausschließlich auf Quellen von vor 1990 bezogen haben oder maximal noch 1995. Aber es sind sozusagen 15 Jahre an Kritik an diesem Konzept spurlos an ihnen vorübergegangen. Das nur ganz kurz aus wissenschaftlicher Sicht zu diesen beiden Forschern, die also, wie gesagt, nicht nur in ihren Uni-Gebäuden lehren, sondern Einfluss auf die Politik nehmen. Ja, was betreten die jetzt für eine Theorie? Grundlage ihrer Theorie ist eigentlich das sogenannte selbsternannte Hufeisenmodell, wie ihr das hier schon visualisiert seht. Das ist auch schon sehr alt, von 1989. Ne? Das kann man gut erkennen, damals waren die Verhältnisse auch noch ein bisschen anders, aber sie vertreten es heute noch genauso. Dieses Hufeisenmodell ist eigentlich nur die Darstellung der Gesellschaft ihrer Meinung nach. Und zwar ist die Gesellschaft einzuteilen in eine Mitte, die man hier oben sehen kann, und in extremistische Ränder, die man hier unten sehen kann. Dazwischen gibt es eine Trennlinie. Nach Auffassung der Wissenschaftler lassen sich also Extremisten klar von Demokraten trennen. Wer radikal ist, befindet sich gerade noch so auf dem Boden des Grundgesetzes, ist also gerade noch so Demokrat. Die Grundeinteilung des Schemas ist entweder links oder in rechts eingeteilt. Mehr Inhalte findet man dazu leider selten. Man findet höchstens noch ein bisschen was, was so auf politische Systeme bezogen ist. Also die einen fordern eben Kommunismus, kommunistische Diktatur, und die anderen fordern eben Nationalsozialismus, nationalsozialistische Diktatur. Aber das ist schon so das Maximalste. Also mehr führt der inhaltlich zu diesem Gesellschaftsmodell auch gar nicht aus. Ja, kommen wir dazu, was er eigentlich zur Mitte sagt. Die sei nämlich per se demokratisch, pluralistisch und staatstragend. Die Extremisten sind per se oder Extremistinnen, aber da sie immer noch von Extremisten reden, habe ich jetzt hier nicht gegendert, sind per se antidemokratisch, also auch antipluralistisch, staatszersetzend, gewalttätig oder zumindest Gewaltregime anstrebend. Denn da machen sie schon einen Unterschied. Es gibt ja nämlich auch Parteien, die nicht offensiv auf der Straße kämpfen und aber trotzdem sogenannte Diktaturformen anstreben. Genau, und da befanden sich auch die Wissenschaftler in einer gewissen Zwickmühle, was sie denn mit diesen Leuten machen, die sie jetzt nicht zu Chaoten und schwarzvermummten Autonomen auf der Straße aburteilen können. Und da sagen sie einfach, ja, sie streben aber in Zukunft eine Willkürherrschaft an, ein autoritäres Regime, ein totalitäres Regime, wie sie auch gern sagen. Und ja, deswegen sind sie auch Extremisten. Und das Witzigste ist, kommt das jetzt hier schon? Nein. Ach, hier kommt erstmal, genau, warum was Extremismus eigentlich ist. Nämlich Extremismus ist der Gegenbegriff zur freiheitlichen Demokratie und kann somit auch über den Demokratiebegriff definiert werden. Wir kommen nachher noch dazu, was er eigentlich mit diesem Demokratiebegriff meint. Da wird es nämlich dann ganz lustig. Eine solche Definitor ex negativo hat nur bei einer Minimalbestimmung von Demokratie Sinn, wie sie etwa mit den Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung umschrieben wird. Manchen dürfte es jetzt schon so ein bisschen dämmern, aber wir kommen nachher im Kritikteil auch nochmal darauf zurück. Genau. Was aber sehr schön ist, oder eher sehr traurig ist, ist, dass die Wissenschaftler entsprechend diesem Hufeisenmodell, das ja so eine gekrümmte Form hat, behaupten, dass sich Extremisten untereinander näher stünden, als sie der Demokratie nahestehen. Und dann versuchen die Wissenschaftler halt auch an verschiedenen Beispielen zu zeigen, was denn Extremisten so gemeinsam haben, Links- und Rechtsextremisten, und finden da auch verschiedene Gemeinsamkeiten, zum Beispiel Homogenität. Ihr habt vielleicht das Zitat jetzt schon gelesen, weil ich zuzeitig geklickt habe. Ich lese es nochmal vor. Rechtsextremismus ist eine Sammelbezeichnung für jene Strömungen, die das Prinzip der menschlichen Fundamentalgleichheit verwerfen. Linksextremismus für jene, die das Gleichheitsprinzip verabsolutieren und eine klassen- und/oder herrschaftslose Ordnung schaffen wollen. Also es wird einfach beiden Extremisten Formen Homogenität vorgeworfen. Sie fordern eine gesellschaftliche Homogenität, dass es bei den einen darum geht, Menschen aufgrund äußerer Merkmale, aufgrund von Eigenschaften, also ethnischen Zuschreibungen oder sonstigen, auszugrenzen, auszuschließen, am Ende zu vernichten, nämlich bei Rechtsextremisten. Und dass es anderen darum geht, eine gewisse Gerechtigkeit zu schaffen, und zwar schon eine soziale Gerechtigkeit, und wie das eigentlich zu werten ist, wenn man mal von der Gleichwertigkeit von Menschen ausgeht. Das sagen sie nicht, aber sie sagen halt, es geht um Homogenität, und deswegen stehen sich Links- und Rechtsextremisten sehr nahe. Das ist die Gemeinsamkeit schlechthin. Ja, ethnische Homogenität versus soziale Homogenität. Das geht also so weit, dass die Gemeinsamkeiten die Unterschiede zwischen den Extremismen überlagern. Was auch noch kommt, ist ein Gesellschaftsbild, was sich Herr Jesse explizit so ausgedacht hat. Ich muss das vielleicht kurz erläutern, weil er das nicht so richtig erkennen kann, nehme ich an. Und zwar ist für ihn Extremismus vorwiegend eine jugendliche Subkultur, was vielleicht nach seiner Definition irgendwie auch hinhauen kann, ich weiß es nicht. Er hat natürlich nicht nur die Jugendlichen im Blick, er hat auch noch so Altparteien im Blick, dazu hatte ich ja vorhin schon was gesagt, so autoritäre Gesellschaftssysteme und so. Aber ich möchte mal kurz erläutern, was er mit jugendlicher Subkultur meint, beziehungsweise wie er sich die Jugend heutzutage so vorstellt. Rechtsterrorismus, Linksterrorismus? An den Linksterrorismus schließen die Autonomen an? Daran anschließend so eine kleine Gruppe von Redskins, hat er sich belesen, der Herr Jesse, geht dann so langsam über in die Oilskins, die vorwiegend unpolitisch sind und einen niedrigen Organisationsgrad haben. Genau, also die Terroristen haben einen hohen Organisationsgrad, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ne? Die Oilskins wandern dann so langsam auch über in das rechte Spektrum und knüpfen dann so an die sogenannten Faschos. Die Faschos gehen fließend über in die Neonationalsozialisten. Naja, so fließend eigentlich auch nicht, weil man kann ja schon die Trennlinie wahrscheinlich auch ziehen nach Herr Jesse. Und die Neonationalsozialisten, damit meint der Neonazis nämlich an, gehen dann über in den sogenannten Rechtsterrorismus. Genau. So viel zum Jugendbild von Jesse und Backes. 2005, wohlgemerkt, wurde das formuliert, also es ist jetzt kein veraltetes Bild oder so. Ja, also wie viel dahin runterfällt doch an Inhalten, an Ausrichtungen, und wenn er es wirklich als Subkultur bezeichnen will, dann soll er das halt bei gewissen Dingen, die noch was mit Musikrichtungen zu tun haben oder so, ruhig machen. Aber vielleicht merkt ihr hier schon, worauf unsere Kritik dann hinaus will, nämlich diese Inhaltslosigkeit, also es geht hier nicht um Politisches. Ja. Soweit zum Kontinuum der militanten jugendlichen Subkulturen. Gut, kommen wir jetzt zur Kritik. Ich habe ausführlich, also diesmal wirklich ausführlich dargestellt, was Jesse und Backes so wollen, und das lest ihr halt auch dann in diesem Pamphlet da nochmal. Bisher haben wir immer vorwiegend nur Kritik angebracht bei Inex, und ja, ich habe gedacht, man muss halt auch das andere mal lustig darstellen. Wir haben drei Kritikpunkte. Der erste ist, wie ich eben schon ansprach, dass es eine rein formale Abgrenzung der sogenannten extremistischen Ränder von der Mitte ist, was Jesse und Backes da produzieren. Oder ich will es nicht nur auf die beiden beschränken, es gibt noch mehr, aber sie sind so die Ideengeber. Ne? Diese Abgrenzung, diese rein formale Abgrenzung läuft überwiegend über Mittel, die zur politischen Agitation verwendet werden. So ein Mittel ist zum Beispiel Gewalt, was oft herangezogen wird. Diese Abgrenzung läuft über Organisationsformen, wobei ihr hier schon wieder gesehen habt, wie er auch differenziert, wer organisiert ist, wie stark organisiert ist, aber er führt dann zum Beispiel auf, wie ähnlich Linksextremisten und Rechtsextremisten organisiert seien und welche ähnlichen Mittel sie halt verwenden würden. Was dabei absolut zu kurz kommt, sind Inhalte, sind politische Ausrichtungen, Einstellungen, Prämissen, Grundwerte und so weiter. Genau, zur Gewalt hatte ich schon was gesagt. Gewalt ist nicht per se schlecht, aber natürlich nur, wenn sie von Extremisten kommt. Ich bin mir sicher, dass auch Herr Jesse weiß, dass es, und Herr Backes, dass es Gewalt auch zum Beispiel vom Staat gibt, das sogenannte staatliche Gewaltmonopol, was immer wieder dazu benutzt wird, auch Grundfreiheiten einzuschränken oder Menschen abzuschieben, weil sie die falsche Hautfarbe oder die falsche Herkunft haben. Aber dieses staatliche Gewaltmonopol ist ja demokratisch, und deswegen gehört es zu der guten Gewalt. Und die schlechte Gewalt ist dann die von den Extremisten und Extremistinnen. Entschuldigung, sonst gender ich mich immer bei Projekttagen, aber heute irgendwie nicht. Zu viel Jesse gelesen. So, ein weiterer Abgrenzungspunkt, der auch gerne, also da recherchieren die auch sehr intensiv, die Autoren, genannt wird, sind so Kleidung, Stile, Styles und Symboliken. Bei Symboliken, ja, ist es halt auch nicht immer so, also da kann man natürlich auch inhaltlich welche betrachten, aber man kann sie natürlich auch so rein formal betrachten. Und bei Kleidung nimmt da jetzt immer zu gerne das Beispiel der autonomen Nationalisten und der autonomen eben. Also erstere hätten letztere abkopiert. Und deswegen sind sie halt sich gleich und ähnlich, weil sie dasselbe anhaben. Das wird auch gerne in den Medien so produziert. Genau, und wer natürlich auch als extremistisch gilt, ist der oder diejenige, der oder die zur verfassungsfeindlichen Organisation dazu gehört. Das ist eine ziemlich lustige Definition dessen, wer extremistisch ist, weil ja schon alleine diese Zugehörigkeit zur verfassungsfeindlichen Organisation vom Verfassungsschutz bestimmt wird und die Kategorien für den Verfassungsschutz von den Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden oder in die Hand gegeben werden, und das schon seit 20, 25 Jahren so. Und ist deswegen eigentlich so ein bisschen so ein Teufelskreis ist, der sich nie nach unten hin erklärt, was eigentlich Extremismus ist, sondern das eine definiert sich über das andere. Ich hoffe, ich habe das jetzt so dargestellt, dass man das verstehen kann. Genau. Ja, und deswegen sind wir halt zu dem Schluss gekommen, dass der Extremismusbegriff einerseits stark normativ ist und andererseits interpretationsbedürftig ist. Also normativ ist nicht per se immer was Schlechtes so, also ich glaube, wir sind alle irgendwie normativ in unserer politischen Einstellung so, aber da der Begriff halt so leer ist und wirklich sich nur formal definiert, braucht man halt immer gewisse Experten, die dann doch sagen, wer gehört jetzt dazu und wer nicht, weil es kann ja dann doch nicht jeder, der einen schwarzen Pulli anhat, dazugehören. So, soweit zur formalen Abgrenzung. Nein, nicht ganz so weit. Jetzt kommt nämlich auch das, was ich schon am Anfang erwähnt hatte, wo wir gesagt haben, Extremismus ist Gegenbegriff zu Demokratie, ne? Hatten wir so festgestellt. Jetzt kommt auch wirklich die Demokratiedefinition, die von den Autoren herangezogen wird, weil sie natürlich auch auf diesen Vorwurf reagieren wollten, dass sie inhaltslos seien und dass sie diese Abgrenzung inhaltslos machen würden. Und da haben sie sich der Minimaldefinition bedient, und zwar der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das Bundesverfassungsgericht hat da irgendwann mal in einem Grundsatzurteil diese Definition getroffen dessen, was eigentlich Demokratie ist. Und zwar, Wahrung der Menschenrechte, so wie sie im Grundgesetz verankert sind, Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Verantwortlichkeit der Regierung, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Unabhängigkeit der Gerichte, Mehrparteienprinzip, Chancengleichheit der Parteien inklusive Oppositionsfreiheit. So, das klingt jetzt irgendwie nach so POVI-Unterricht, Politikwissenschaftsunterricht, aber wenn ihr jetzt mal überlegt, wer immer so gemeinhin als Extremist bezeichnet wird, und ihr dann mal überlegt, ob der oder diejenige gegen diese Kriterien hier verstößt oder nicht, also da werdet ihr auf ziemliche Widersprüche kommen. Wer ist denn Extremistin, wenn diese Kriterien angewandt werden? Das ist, glaube ich, sehr schwierig, weil es keine Definition ist, die nur auf diejenigen zutrifft, die zurzeit als Extremisten bezeichnet werden, also dass die alles das nicht hätten, und auf der anderen Seite alle, die zurzeit als Demokraten gelten, das haben. Wie ist es denn mit der Wahrung der Menschenrechte in Demokratien in Deutschland bei Abschiebungen oder sonst wo? So, und wie ist es denn in der, also ich muss nicht immer nur vom Staat reden, der als, oder von staatlichen Institutionen, die als demokratisch gelten, sondern ich kann halt auch von der sogenannten Mitte der Gesellschaft, von den Bürgern und Bürgerinnen reden. Und da werden wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass garantiert diese Minimaldefinition der Demokratie nicht von allen erfüllt wird. Und gleichzeitig ist eigentlich nicht die Definition ist, die vom Verfassungsschutz und von den Medien angewandt wird, wenn sie jemanden als linksextrem zum Beispiel stigmatisieren. Also er hat sich damit, oder die Wissenschaftler haben sich damit sehr ins eigene Fleisch geschnitten, so eine Demokratiedefinition zu nehmen. Und wenn wir jetzt so feststellen, dass die eigentlich ziemlicher Quatsch ist, weil sie nicht das beschreibt, was sie eigentlich darstellen wollten, Jesse und Backes, dann können wir eigentlich auch sagen, der Begriff des Extremismus bleibt weiter inhaltsleer, weil er kein Gegenstück hat, keine Trennschärfe sozusagen. So, jetzt habe ich natürlich vieles vergessen zu sagen. Ich muss mal kurz nachblättern, ich könnte kurz einen Schluck trinken. Das ist so kacke, ich mache das erste Mal mit solchen Zetteln. Habe ich noch nie gemacht, weil ich es heute wirklich mal fundiert machen wollte, weil ich dachte, ihr wisst das alles schon, was ich erzähle. Und jetzt habe ich vergessen, auf die Zettel zu gucken. Ja, gut, dass wir dabei sind, dass ich jetzt da drauf gucke. Was nämlich auch auffällt, ist, dass das Bundesverfassungsgericht damals nicht die Zustimmung zur freien Marktwirtschaft als Kriterium für Demokratie definiert hat. Sodass schon mal alles, was sich als antikapitalistisch bezeichnet, nicht per se als linksextrem oder als extremistisch bezeichnet werden kann, nach dieser Definition. Das wird aber trotzdem vom Verfassungsschutz oft so gemacht. Also die tun dann so, als wären Marktwirtschaft und Kapitalismus immer ein anderer Bestandteil von Demokratie. So. Genau. Und die schöne Überleitung zur nächsten Folie. Die schöne Überleitung zur nächsten Folie hatte ich eigentlich schon angesprochen. Und zwar, dass wir schon empirisch feststellen können, dass es Übereinstimmungen gibt zwischen sogenannten Extremisten und Demokraten, also dass sich diese klare Trennlinie nicht machen lässt und dass sich sowas, was gemeinhin als rechtsextremes Weltbild bezeichnet wird, dass sich solche Ideologien natürlich in die gesamte Gesellschaft hineinziehen. Und das kann die Theorie, oder wenn man es Theorie bezeichnen will, natürlich nicht erklären, weil sie ja nicht auf Inhalte guckt, sondern nur auf Form. Genau. Deswegen kann die Theorie sich auch gar nicht, oder der Extremismusbegriff sich auch gar nicht mit Ungleichwertigkeitsideologien in der sogenannten Mitte der Gesellschaft auseinandersetzen oder in anderen Teilen der Gesellschaft. Ihr stutzt bestimmt alle, was wir mit Ungleichwertigkeitsideologien meinen. Ich will es vorwegnehmen, das ist unser Äquivalenzwort zu rechtsextremistischen Einstellungen. Genau, also wir haben uns jetzt INEX intern darauf geeinigt, von Ungleichwertigkeitsideologie zu sprechen, wenn Menschen verachtet werden aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, also wenn die Gleichwertigkeit der Menschen nicht geachtet wird. So. Und diese Ideologien, und da dürftet ihr vielleicht auch schon gerade vor 3 Tagen wieder die neueste Studie unter Jugendlichen gehört haben, wo 30% xenophob sind, irgendwie ausländerfeindlich so. Also diese Ideologien sind in allen Teilen der Gesellschaft vorhanden. Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus, Sexismus, Homophobie, Autoritarismus. Das ließe sich, glaube ich, unendlich erweitern. Alles Dinge, wo Menschen abgewertet werden. Ja, das Konzept kann aber, wenn überhaupt, diese Einstellungen nur auf den sogenannten rechten Rand projizieren und übersieht dabei, dass es eigentlich einen Handlungsbedarf gibt in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Diese Kritik von uns zeigt jetzt auch, warum sich eigentlich nie eine bürgerliche mittlere Gesellschaft adäquat mit Nazis auseinandersetzen kann. Und das sieht man bei den jährlichen Gedenkveranstaltungen, ob hier in Chemnitz oder in Dresden, weil einfach ideologische Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen bestehen, wo man es nicht schafft, als Mitte der Gesellschaft Nazis zu kritisieren und sich von Nazis abzugrenzen, weil man halt dieselben Inhalte teilt und zum Beispiel derselben Opfer gedenkt oder so. Genau. Und das habe ich jetzt noch so hinzugefügt hier unten, der Satz, ich weiß nicht, ob der jetzt hier reinpasst, ich habe nirgendwo in der PowerPoint eine Folie gefunden, wo der Satz reingepasst hätte, deswegen habe ich ihn jetzt hier eingefügt. Und was ich damit nur meinte, das wollte ich unbedingt noch loswerden. Ups. Das wollte ich unbedingt noch loswerden. Ist halt, dass ich genau diese Inhaltslosigkeit, diese Nicht-Auseinandersetzung mit Ungleichwertigkeitsideologien ganz krass bei der CDU zeigt und vielleicht ist einigen noch in Erinnerung, was Steffen Plath letzten Herbst losgelassen hat mit seinem Thesenpapier. Das war zwar nur bezogen auf Parteien, aber da hat er eben gefordert, dass im Landtag die CDU und wahrscheinlich auch die anderen demokratischen Parteien nicht auf Anfragen oder sich nicht in irgendeiner Weise mit NPD und Linkspartei auseinandersetzen, darauf reagieren, also einfach nur diese beiden Parteien ignorieren und damit auf Parteiebene jetzt, nicht auf Subkulturebene oder so, damit eine gewisse Gleichsetzung dieser beiden Parteien gefordert hat. Und hat das begründet mit der Aussage, das Grundgesetz sei nicht antifaschistisch, sondern antiextremistisch. Ich glaube, daran hat irgendwie zur 1948, wo Menschen das Grundgesetz verfasst haben, noch niemand daran gedacht, dass es antiextremistisch und nicht antifaschistisch ist, weil damals irgendwie das größte Problem war, irgendwie erstmal Nationalsozialismus loszuwerden. Also ich weiß es nicht. Ich lese das Grundgesetz auch anders. Aber Ja, also es wird auch von Backes und Jesse eindeutig so vertreten, das Grundgesetz sei anti-extremistisch. Und was damit schwingt, ist natürlich die Ausgrenzung jeglicher Inhalte. Wie weit bin ich denn mit der Zeit? Echt? Es ist 3:08. Aber wir haben ja auch später angefangen. Genau. So, jetzt wollte ich euch noch kurz demonstrieren, was ich meine mit Ungleichwertigkeitsideologie in der gesamten Gesellschaft. Diese Studie werden einige kennen, die wird vor allen Dingen SozialwissenschaftlerInnen schon über den Weg gelaufen sein. Die Studie heißt Vom Rand zur Mitte, wurde herausgegeben von der Friedrich-Ebert-Stiftung im Jahr 2006. Es folgten dann auch noch weitere. Ist von einem Leipziger Psychologen oder bundesweiten Psychologenteam erstellt worden und ist eine repräsentative Umfrage in ganz Deutschland, welche Einstellungsmuster in der Gesellschaft vorhanden sind. Und was die so hervorgezaubert hat, war echt ein bisschen krass. Das ist auch die krasseste Folie, muss ich dazugeben. Ich nehme die immer rein, wenn ich bei Bürgerlichen diesen Vortrag halte oder so bei anderen Leuten, dass sie mir auch wirklich glauben. Weil hier steht nämlich 43,8% der Menschen in Ostdeutschland denken, dass Ausländer nur hierher kommen, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Und 40% der Menschen in Ostdeutschland denken, dass die Bundesrepublik durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet sei. Und das sind eindeutig xenophobe, hier genannte ausländerfeindliche Einstellungsmuster. Und die beschränken sich nicht nur auf diesen sogenannten rechten Rand, wie das Jesse und Backes vorgeben und wie das die Medien reproduzieren, sondern die ziehen sich, wie gesagt, durch die gesamte Gesellschaft. Und diese Studie ist wirklich empfehlenswert zu lesen, auch wenn es da Kritik daran gibt, die werde ich auch gleich noch formulieren. Weil die Studie ganz genau auch aufschlüsselt, aus welchen Bevölkerungsteilen kommen diese Menschen, welche Parteien wählen diese Menschen. Und dann hat man also sowohl im sogenannten ehemaligen Rechtsextremismus, als auch in der sogenannten ehemaligen Mitte, als auch im sogenannten ehemaligen Linksextremismus Einstellungsmuster, krasse menschenverachtende Einstellungsmuster zu verzeichnen. Natürlich im Linksextremismus manche nicht so sehr, weil da doch eine Aufklärung über Rassismus vorhanden ist und. Ja, da auch sensibilisiert damit umgegangen wird, aber Antisemitismus ist dort auch vorhanden. Ganz kurz zur Kritik der Studie. Wir hatten eine Mitautorin der Studie in unserer ersten Veranstaltung eingeladen, INEX, da werde ich dann im Diskussionsteil nochmal drauf zu sprechen kommen, und haben sie gefragt, warum denn diese Studie rechtsextreme Einstellungen und ihre Einflussfaktoren in Deutschland heißt. Wo diese Studie doch eindeutig belegt, dass es so etwas wie Rechtsextremismus nicht gibt, weil ja in der gesamten Gesellschaft die sogenannten rechtsextremistischen Einstellungsfaktoren vorhanden sind. Und ihre Antwort war, dass sie ja Drittmittel brauchten, Fördermittel. Und dass man von der Friedrich-Ebert-Stiftung keine Fördermittel bekommt, wenn man nicht den Begriff rechtsextrem verwendet. Ja, aber soweit nur kurz dazu. Also die Studie setzt sich am Anfang in 4 Seiten auch ausführlich damit auseinander, dass sie eigentlich diesen Begriff auch nicht so richtig mögen und verwenden können, weil sie ja eigentlich der Inbegriff der Dekonstruktion dieses Begriffs sind und alles sich auf diese Zahlen berufen. So. Aber die 4 Seiten hätten sie sich sparen können, wenn sie den Begriff, sie haben bis jetzt nicht weggelassen bei den Nachfolgepublikationen, wegen den Drittmitteln halt. Ja. Soweit zu den schockierenden Zahlen über Rassisten und Rassistinnen in unserer Gesellschaft. Es gibt da auch noch schöne andere. Antisemitismus liegt so bei 12%. Nationalismus bei noch mehr. Diese Partei, die den Volkskörper, diese eine These, es muss eine Partei geben, die den gesamten Volkskörper integriert oder so, wo dann auch 40% sagen. Es muss wieder eine starke Partei geben oder sowas. Ja. Ja. Genau, aber das ist auch im Osten sehr stark verbreitet. Also es ist eine witzige, traurige Studienübersicht. Könnt ihr euch ja mal reinziehen. So, will ich mich nicht zu lange daran aufhalten, sonst mache ich da noch zu viel Werbung. Letzter Kritikpunkt. Als ich diesen Kritikpunkt beim Toleranten Sachsen-Treffen genannt habe, habe ich sofort Widerspruch bekommen von einem Jesse-Absolventen, der meinte, Jesse hätte nie zu so etwas in irgendeinem seiner Publikationen gesagt. Ich habe damals noch nie Jesses Publikationen alle durchstudiert und konnte natürlich da nichts entgegensetzen. Deswegen ist mit Gleichsetzung der extremistischen Ränder auch, wird sich nicht explizit auf die Publikation der Wissenschaftler bezogen, sondern schon mehr auf die mediale, politische Umsetzung der Extremismusformel. Also ich glaube, in den Medien kann man ganz eindeutig davon sprechen, dass es immer um Links- und Rechtsextremisten geht, die irgendwo aufmarschiert sind. Wir kommen dann auch noch zu ein paar Beispielen dazu, dass dort nicht inhaltlich differenziert wird, dass es mittlerweile auch so weit geht, dass die Leipziger Volkszeitung heute getitelt hat, dass die Linksextremisten nicht hätten am Sonntag nach Wurzen kommen müssen zum antirassistischen Sonntagsspaziergang und die ja viel schlimmer seien als die Rechtsextremisten. Das ist dann eine Übersteigerung der Extremismusformel, aber so allgemein verhält sich das doch auf der Ebene der Gleichsetzung der beiden bösen Extremismen, selbst wenn nur Antifaschisten gegen Nazis demonstrieren. Ja, unsere Auffassung dagegen ist, dass man linke Gesellschaftskritik, was auch immer links ist, und antifaschistischen Widerstand nicht mit dem Denken, den Zielen und dem Handeln von Nazis gleichsetzen kann. Und dass so eine Gleichsetzung nur jenseits von inhaltlichen Kriterien funktioniert. So, jetzt bin ich hier schon wieder beim ersten Blatt, also irgendwie kriege ich das nicht so ganz auf die Reihe. Ach so, ich war ja auch schon fertig damit. Ja, aber ihr seid noch nicht entlassen, es geht noch weiter. Soweit zur Kritik an der Extremismusformel. Wie sieht das Ganze nun in der Praxis aus? Ich möchte ein paar Beispiele nennen, die vielen noch in Gedanken sein werden und ihr könnt auch gerne weiterdenken oder ergänzen oder von ganz schlimmen Erlebnissen berichten. Es geht los mit Mügeln, wo, ich kann nichts über Zeiten sagen, mir ist das nur noch so im Gedächtnis, irgendwann einmal ein Jugendclub geschlossen wurde, weil sich dieser gegen Nazis positioniert hatte. Und ja, dann der Jugendclub als Provokation aufgefasst wurde. Das ist das Erste. So nach dem Motto, es können sich nur Linksextremisten gegen Rechtsextremisten positionieren. Das Zweite ist Mittweida, das ist mir auch noch gut in Erinnerung, das war letztes Jahr im Januar oder im Dezember vorletzten Jahres, wo der Antifa-Ratschlag irgendwie erstmals in dieser Kleinstadt, glaube ich, stattfinden sollte, wo der nette Bürgermeister Herr Damm regiert, der sowieso mehr was gegen Linksextreme als gegen sogenannte Rechtsextreme hat. Und der Antifa-Ratschlag sollte in einem Lokal stattfinden, in einem Restaurant. Das war auch, glaube ich, schon so halb gebucht, woraufhin der Bürgermeister dann intervenierte und den Lokalbesitzer doch aufforderte, den Ratschlag nicht da drin stattfinden zu lassen. Das würde ja auch wieder nur die Nazis provozieren, also die Rechtsextremen, Entschuldigung, provozieren. Wenn ich das jetzt falsch wiedergegeben habe, könnt ihr mich gerne ergänzen. Ich steckte da nicht so direkt drin, aber ich habe das so mitbekommen. Weiteres Beispiel ist Kolditz, wo Konzerte in irgendeiner Turnhalle oder was das damals war, verboten wurden, und zwar Punk-Konzerte oder so Hardcore-Konzerte, nachdem diese von Nazis angegriffen wurden. Selbes Schema, man unterbindet irgendwie ein Treffen von antifaschistisch gesinnten Menschen, ja, weil eben diese die Nazis provozieren könnten. Nächstes Beispiel, was ich noch gut in Erinnerung habe, ist Burgstedt gewesen am 3.10. letzten Jahres, wo es diese Demo gab, Gegendemo gegen freies Netz-Demo, und wo es schon im Vorfeld um das Motto der beiden Demonstrationen einen Rechtsstreit gab. Geithain war es. So, und in dem Rechtsstreit ging es irgendwie darum, dass das Motto der Antifa-Demo, und zwar Schönerleben ohne Deutschland, verfassungsfeindlich sei. Was aber nie angefochten wurde, war das Motto der Nazis, und zwar Nationaler Sozialismus jetzt. Das war nicht verfassungsfeindlich. Genau, also hier wieder eine übersteigerte Form auch der Extremismusformel zu finden. Lustig war dann auch die Bürgermeisterin. Ja, Antikapitalismus ist halt nicht gegen das Grundgesetz, ne? Ja, natürlich. So, lustig war dann auch, oder traurig war auch der Appell der Bürgermeisterin. Vor Ort am Anfang wollte sie noch was gegen die Nazis machen, so als sie gemerkt hat, es kutschieren sich doch die sogenannten Linksextremisten aus den umgehenden Städten ein, hat sie dann ihre Bürger und Bürgerinnen aufgefordert, möglichst alle Türen und Fenster zu verschließen und sich dahinter zu verschanzen und in keinster Weise irgendeine Zustimmung zu den beiden extremistischen Demonstrationen zu zeigen. Und das Letzte ist Limbach, das habe ich nur so aus Distanz mitbekommen. Kann vielleicht jemand anders was dazu sagen zu den gleichen Demo-Auflagen? Da gibt es ja jetzt auch einen gewissen Widerspruch dagegen. Vielleicht kann jemand die Demo-Auflagen mal nennen, die da auch für Antifas gehalten? Also, warte. Alex. Ja, es waren diese üblichen Nazi-Paragraphen drin, also marschieren, also im Marschtakt, jeden Schlag eines Marschtags mit der Trommel, Fackelumzüge, wie sie ja ganze Nazis benutzt werden, uniformiert, also Uniformierung, also Tragen von welcher Prägung, Springerstiefel und so weiter wieder aufgeführt. Und der Stand ist, dass wir dagegen Klage eingereicht haben und die jetzt gerade beim Verwaltungsgericht ist. Und jetzt gerade die Stadtverwaltung immer im Corona-Pakt mit Stellungnahme aufgefordert ist, kann sich wahrscheinlich alles hinziehen, aber wir werden euch auch hier noch beteiligen. Genau, so viel dazu. Da meldet sich noch jemand? Ja, zu dem Corona gibt es auch ein schönes Beispiel. Den Verein Schwarzer Peter wurde jetzt zum Beispiel das Konto bei der Deutschen Bank verweigert. Aus den Gründen, weil sie Linksextremisten wären und dort politisch motivierte und extremistische Vereinigungen nicht von der Bank unterstützt werden und deswegen kein Konto bei der Deutschen Bank. Das ist bemerkenswert. Die Volksbank zum Beispiel die Fight Clubs unterstützt hat, ja. Krass, das ist bemerkenswert, vor allen Dingen, weil Schwarzer Peter so der einzige mit antifaschistischer Ort war, wo irgendwas gegen das NPD-Rededuell am vergangenen Sonntag gemacht wurde. Da gibt es noch eine weitere Agenda. Also, wollen auch noch andere? Ich weiß nicht, ob die dasselbe sagen wollen. Erstmal war hier. Wir krachen. Nachdem die Lebler Laden, also dieser Infoladen, letzten Jahres innerhalb von 3 Monaten jedes Mal angegriffen wurde und eine Person verletzt wurde, gab es dann natürlich auch Gespräche mit der Stadt und da hat ein Vertreter der FDP gefordert, ja, wenn man jetzt den Jugendclub oder Schwarzer Peter fördern müsste, sollte man sich so oft von beide Seiten fördern und dann bitte auch noch einen Jugendclub für Rechte mehr oder weniger öffnen sollte. Also sinnvoll war natürlich die Aussage, wenn ihr mit den 3 Punkten, dann bitte linke und rechte. Also beide in einem Haus am besten. Das fand ich so von diesem von einer etablierten Partei im Prinzip die krasseste Gleichsetzung, die mir so überhaupt per se immer runtergekommen ist. Weil es halt auch immer um eine Demonstration ging, um lesen halt die Argumentation von Gewalt schützt, aber in Zukunft per se einfach Gleichbehandlung kann ja auch im positiven Sinne halt für Jugendclubs sein, ne? Ja. Also Extremismus-Theorie reloaded. Jetzt nochmal hier. Und dann noch ein Statement von der Jugendsprecherin oder so, oder eine Verantwortliche für Jugendbildung, dass denn die Nazi-Übergriffe erst angefangen hätten mit dem Laden. Also praktisch, die sind dran. Vorher gab es da keine Nazis, ja, ne? Wie in jedem Ort gibt es sowieso in Sachsen auch keine Nazis. Immer nur, wenn die Linksextremen kommen, gibt es Nazis. Ja. Also wenn wir jetzt gerade, wir sind zwar schon dabei, aber noch ein nettes Statement, ein neueres Statement vom Bürgermeister Damm ein. Er meinte vor kurzem in einem Interview mit der Lokalzeitung in Mittweida, Mittweida hätte keine Probleme, weil Mittweida hat keine Ausländer. Gut. Ich glaube, das toppt. Wollen wir es jetzt dabei belassen? Die Ausländer sind alle schon weg. Vertrieben worden. Ja, so viel zur Extremismusformel in der Praxis. So zum Abschluss habe ich noch mal eine Aussage zum 13. 14. Februar, aber die ist jetzt gar nicht so krass, wenn wir jetzt so das andere schon gehört haben. Dresden ist an diesem Tag auch eine Bühne für politische Extremisten, sagte Neuzner. Neuzner ist von der Interessengemeinschaft 13. Februar 1945, die an sich inhaltlich zu kritisieren wäre, aber natürlich zu Demokraten zählt. Rosberg ist der damalige amtierende Dresdner OB gewesen. Rosberg bestätigte, der 13. Februar ist zum Anlass für Straßenschlachten geworden. Ja, also es wird sich nicht mehr inhaltlich mit irgendwas Politischem auseinandergesetzt, mit Einstellungsmuster, politischen Zielen von Gruppierungen oder sonstigen, sondern es wird eigentlich über formale Kategorien auch in der Zeitung geredet. Hier war das in der Sächsischen Zeitung, aber die ist nicht die einzige, auch die Freie Presse schaukelt da schon mit und die Leipziger Volkszeitung vor allen Dingen. Ja. Soweit zur Extremismusformel in der Praxis. klar, ich bin doch ganz zügig durchgekommen gegen jeden Extremismusbegriff, bleibt am Ende zu stehen. Wir fordern eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Ungleichwertigkeitsideologien, mit menschenverachtenden Ideologien. Und wir haben es satt, in irgendeiner Weise von Extremisten und Demokraten zu reden, wenn diese Wörter nichts aussagen. Wer die Begriffe linksextrem oder rechtsextrem verwendet, egal warum, in irgendwelchen Publikationen, selbst wenn es nur um irgendeinen Antrag bei irgendwelchen Fördermitteltöpfen geht, der oder diejenige kauft sich auch immer das gesamte Extremismuskonzept mit ein. Das kann man aber auch nur hier machen. Also meine erste Frage wäre gleich mal, du hattest vorhin dieses Blattpapier erwähnt. Was mir an dem Blattpapier aufgefallen ist, dort war ja nicht unbedingt davon die Rede, dass die CDU nicht mehr mit NPD etc. kooperieren soll, sondern es ging darum, dass man weder also mit Antidemokraten in den extremen Rändern nicht mehr kooperieren will. Also hat sich da Flat, also für meine Begriffe, eigentlich schon auch die Option offen gelassen, eigentlich auch mal mit einem Demokraten, den er irgendwann mal in der NPD entdeckt, auch irgendwann mal zusammenzuarbeiten. Wie seht ihr das oder wie siehst du das, ob diese Extremismusformel, dieses Paradigma nicht eigentlich ein Mittel ist, eigentlich gegen die Linke vorzugehen und eigentlich sich auch in eine Richtung entwickeln könnte, so zu einem zu einer Rechtfertigung eigentlich des rechten Konsens in der Provinz erstens und auch vielleicht zu einer zukünftigen Kooperation konservativer mit Nazis. Also an sich, denke ich, ist es natürlich in der Formel so nicht vorgesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es von den Wissenschaftlern so explizit formuliert würde oder forciert würde. Aber es ist natürlich aufgrund der Lehre, der Abgrenzung, durchaus möglich, dass sich einfach auch Menschen verachtende Einstellungen verstecken in demokratischen Formen, also in demokratischen Parteien, in demokratischen Organisationen. War ich jetzt nicht nah genug dran? Doch, ihr habt das alle gehört. Und von daher natürlich schon durch diese Ausgrenzung anderer antifaschistisch eingestellter Gruppierungen Menschen zum Beispiel, also durch diese Abgrenzung als linksextrem und diese Ausstoßung, dann auch schon in gewisser Weise antifaschistischer Widerstand mundtot gemacht werden könnte, währenddessen forciert werden könnte, dass man auch Nazi-Ideologien und Menschen mit Nazi-Ideologien in die sogenannte Mitte der Gesellschaft lässt. Und ich denke, das zeigt sich auch am Beispiel der CDU ziemlich krass, wie doch die Übergänge sind, also wie sich doch auch Inhalte und Einstellungen ähneln zwischen irgendwie Nazi-Parteien und CDU zum Beispiel. Und die Grenze oder die Grenze dann eigentlich irgendwo willkürlich gezogen wird. Wer zählt noch zu den Demokraten und wer nicht? Und auf der anderen Seite, ist es, also mein krassestes Beispiel sind irgendwie immer wieder Abschiebungsprozesse, Dinge, die von der Gesellschaft legitimiert werden über Gesetze, Gesetzgebungsverfahren, in dem Repräsentantinnen in parlamentarische Institutionen gewählt werden und darüber menschenverachtende Praxen sozusagen von der Gesellschaft, von der Bevölkerung auch gewollt festgelegt werden. Und zwar indem eben Menschen abgeschoben werden. Oder 10 Jahre in Sachsen in einem Flüchtlingsheim irgendwo mit dem Wald sitzen. Und so. Ja, und der Widerstand halt mundtot gemacht wird. Die von dir erwähnte Kritik an der Leipziger Politik, in dem Hinblick von wegen, man sieht ja, dass die Stadt da weder ihr Problem mit der organisierten Kriminalität noch ihr Problem mit den Extremisten im Griff hat. Das ist ja schon so ein, auch so eine Argumentation im Sinne einer Staatsautorität oder des verlangten starken Durchgreifens des Staates. Nun ist es aber halt dann so, dass dort in der Äußerung ging es ja dann gar nicht mehr eigentlich um die organisierte Kriminalität, sondern halt nur noch um die Linksextremisten. Also ich sehe da halt dann wirklich, dass diese Extremismus, diese Anti-Extremismus-Ideologie halt auch so ein Allwettermittel wird irgendwie, um irgendwie so auf Krisenphänomene zu reagieren und irgendwie zu sagen, das sind alles die Länder und das betrifft uns als Mitte halt nicht. Ja. Mich würde da noch ein paar Aspekte interessieren, also das gibt jetzt, was ich schon gerade gesagt habe, von wegen, es gibt... Ich würde vielleicht ganz kurz noch was nachschieben zu dieser Leipziger... Ja, ich würde noch was anhängen zum Leipziger Autoritätsmodell, oder wie du das jetzt so schön genannt hattest. Also einerseits natürlich irgendwie so eine starke Hand, so eine starke staatliche Macht irgendwie, die Kriminalität und Extremismus und so einschränkt. Also es gibt ja in jeder Stadt irgendwo ein Referat gegen Extremismus und es gibt einen landesweiten kriminalpräventiven Rat, den präventiven Rat gegen Kriminalität und Extremismus oder irgendwie so. Und auf der anderen Seite kann man aber durchaus auch beobachten, dass sich zivilgesellschaftliche und zum Teil auch annähernd antifaschistische Initiativen dieser staatlichen Institutionen doch bedienen wollen. Und uns ist das ganz krass aufgefallen als INEX. Wir haben auch dagegen dann interveniert, dass das Leipziger Ladenschlussbündnis einen offenen Brief rausgegeben hat. Da stand oben drüber offener Brief an den Bürgermeister Burkhard Jung und alle interessierten Bürgerinnen in Leipzig. Und in dem Brief wurde dann so quasi darum gebeten, dass doch bitte der Herr Bürgermeister und andere hochrangige Persönlichkeiten der Stadtpolitik ihre Bürgerinnen dazu motivieren sollen, mal was gegen Nazis zu machen, weil ja doch das NPD-Zentrum in Lindenau im Stadtteil eröffnet wurde und das Freie oder die Freien Kräfte Leipzig zunehmend Demonstrationen machen, also schon ziemlich viel los ist und man immer sehr wenige Bürgerinnen auf der Straße sieht. Unseres Erachtens nach war das ein ganz schön krasses autoritäres Gesellschaftsbild, erst einen Bürgermeister anfragen zu müssen, ob der nicht mal seine BürgerInnen motiviert, was gegen Nazis zu machen. Und diese Anbiederung aus einem quasi antifaschistischen Kreis an eine extremismustheoretische Mitte haben wir dann auch entschieden zurückgewiesen und dann nicht uns beteiligt. Ich finde halt auch, dass die Kampagne ja eigentlich da an den Kernproblemen so auch von Antifa-Politik rührt, denn das die klassische Strategie von Antifa war ja oft zu sagen, man schmiedet halt auch Bündnisse oben mit der Mitte der Gesellschaft halt gegen rechts. So, und nun ist ja die Kampagne ein Stück weit auch eine Kampagne, die aus eigentlich so Antifa-Strukturen irgendwie kommt und jetzt doch schon was Grundstürzendes irgendwie versucht in dem Punkt. Also zu dem Rechts-Links-Begriff kommen wir sicher irgendwann in einem Jahr nochmal oder so. Da werden wir dann wieder 2 Jahre drüber referieren, aber ich glaube, da braucht es dann länger, bis der verschwunden ist. Also auf jeden Fall greift es alle antifaschistischen Politikformen in der Hinsicht an, wenn sie sich wirklich nur gegen Nazis wenden. Und ich glaube, das ist auch schon in vielen Antifa-Kreisen durchgedrungen, dass es nicht nur um Nazis geht, also ich hoffe es zumindest, sondern dass es halt um Einstellungsmuster in der Mitte der Gesellschaft geht. Da kann ich natürlich mir auch vorstellen, dass es viele Antifa-Kreise auch ankotzt, weil sie doch sich auch in einem gewissen identitären Schick vielleicht zurück- oder wiedergefunden haben mit Straßenkampf oder mit, ja doch, wo sie auch vielleicht zum Teil das Klischee dann auch erfüllen, wirklich so die Extremisten gegen die Extremisten sein zu wollen. Aber es ist durchaus sicher auch in vielen Kreisen mittlerweile angekommen ist, dass man auch inhaltliche Arbeit leisten muss, um Ungleichwertigkeitsideologien in der Mitte der Gesellschaft und auch in der eigenen Bewegung auszumerzen. Und Ideologie, habe ich gesagt. Und ja, also unseres Erachtens nach ist es natürlich, stellt sich natürlich immer wieder die Frage, wie erreichst du die Mitte der Gesellschaft? Und wir sind uns auch sicher, dass wir mit der Kampagne jetzt nicht in CDU-Kreise vorgedrungen sind. Das merken wir immer wieder in Diskussionen mit Menschen, die aus diesen Kreisen kommen oder die aus dieser wissenschaftlichen Theorierichtung kommen, dass sie halt einfach bei ihren Prämissen bleiben, bei ihren Grundmustern bleiben, dass sie unsere Kritik nicht verstehen wollen oder nicht verstehen können. Oder wirklich rassistisch und antisemitisch und nationalistisch und sexistisch und homophob und autoritär sind. Und das auch gut finden. Genau. Aber jetzt hast du sozusagen euer Licht noch ein Stück weit unter den Schädel gestellt, weil ihr habt ja dann auch sogar zu einer Story im Fokus gebracht und dort war ich dann von der linksextremistischen Kampagne gegen jeden Extremismus geredet. Oder Jelfke. Ja, du hast hast das jetzt schon angeschnitten, ein Stück weit Kampagnenpolitik. Was macht die Kampagne außer jetzt, wenn du hier den Vortrag hältst? Oder was ist da bisher schon passiert? Also ihr habt so eine Vortragsreihe organisiert in Leipzig, dazu kannst du ja noch was erzählen. Welche Facetten dort so abzudecken? Oder gibt es vielleicht schon neugierige Zwischenfragen, weißt du? Kommst du schon die ganze Zeit? Mhm. Ja. Also, ich habe Folgendes. Also, irgendwas habe ich schon nicht ganz verstanden, vielleicht. Ja. Also, wenn ich die Extremismus-Theorie von Jesse und Co. richtig verstehe, dann handeln die ja von den Phänomenen. Also, die handeln quasi von den Oberflächen, dass sie halt sagen, irgendwie, okay, wir haben jetzt zum Beispiel diesen RAF-Typen, ganzen RAF-Typen, der von NPD ist meinetwegen, oder Beispiele von PDS-Kommunalpolitikern, die in der NPD vertreten sind, aber andersrum. Und wir haben diese Jugendsubkulturen, die teilweise auch Proteste, wo es Inhalte gibt, die links eingestellt sind oder rechts eingestellt sind. Und das ist quasi die Ebene, wahrscheinlich, die ich denke, wo die Extremismus-Theorie drauf angreifen ist, auf viele Phänomene, auf die von Menschen, die sich natürlich irgendwie teilweise pathologisch bewegen, teilweise halt gar keine Inhalte verinnerlichen. Wie ist das in der Extremismus-Theorie mit der Ideengeschichte? Welcher Ideengeschichte? Links und rechts, sage ich jetzt mal. Also geht es hier halt auch um die Inhalte oder halt nur um die Persönlichkeiten, die das verkörpern, die teilweise natürlich mal links und mal rechts sind. Also primär zu dieser Aussage, dass die Extremismus-Theorie so zum Hauptinhalt hätte, diesen Wechsel zwischen Extremismen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen falsch rübergekommen ist. Ich habe das bei Jesse nicht so rausgelesen. Also diese Gemeinsamkeiten zwischen den Extremismen zielen wirklich auf formale Gemeinsamkeiten. Es geht ihm aber nicht darum zu sagen, die können jetzt beliebig wechseln zwischen den Extremismen. Also diese Beispiele mag es durchaus geben. Die kann er auch mit seiner Theorie wahrscheinlich dann insofern erklären, dass sie halt zum Beispiel sich mit autoritären Strukturen gut anfreunden können und dann halt jemand aus der Ex-SED überwechselt in eine Nazi-Partei oder so. Also er versucht es dann mit diesen Argumentationslinien zu erklären. So. Worauf du anspielst, ist Ideengeschichte oder vielleicht eher auch so Geschichte, historische Systeme, politische Systeme, die existierten. Das ist bei Jesse durchaus und bei Backes durchaus auch ein Fakt. Das hatte ich auch vergessen am Anfang noch zu sagen, weil ich habe dann erst zu spät gesehen wieder. Und natürlich rührt auch seine Theorie aus so einem totalitarismus-theoretischen Verständnis, von wegen es gibt totalitäre Regime und die sind halt entweder kommunistisch und diktatorisch oder die sind halt andererseits nationalsozialistisch gewesen. So. Und man müsste halt alle Diktaturen des 21. Jahrhunderts unter den Begriff bringen, die seien doch alle irgendwie ähnlich gewesen, also waren das alles Totalitarismen. So. Das ist das eine und das führt ja durchaus auch aus und da führt ja auch schon die Unterschiede an. Also ein Unterschied war ja doch diese Homogenität, aber schafft es dann doch wieder auf eine Gemeinsamkeit runterzubrechen. Also soziale und ethnische Homogenität doch als Homogenität einfach zu benennen. So. Genauso wie ja dann totalitäre Regime, die es ja eigentlich unserer Auffassung nicht gibt, so, weil man die nicht vereinheitlichen kann, auf einen gemeinsamen Nenner runterzubrechen versucht. Da wird es schon schwieriger und da gibt es auch krasse Kritik an dem Konzept, weil es noch keine Theorie geschafft hat, den Nationalsozialismus und den Stalinismus mit denselben Kriterien zu beschreiben. Also weil es keine Kriterien gibt, die alle sogenannten totalitären Regime auf einmal erfassen würden. Und ja, und trotzdem spielt die Totalitarismus-Theorie, wie das Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden, natürlich eine krasse Rolle bei der Entwicklung von Extremismus-Theorie. Also es ist wie so die kleine Schwester des großen realpolitischen oder der Links- und Rechtsextremismus in einem demokratischen System. Es sind so die kleinen Ansätze der großen totalitären Regime, weil irgendwann führen sie dahin. Was für ein Quatsch das ist, dass wir nicht alle einen Stalinismus wollen, weiß ich es so wahrscheinlich nicht. Ist deine Frage damit beantwortet? Ich glaube, es war noch irgendwas mehr drin. Ne? Ich hatte auch noch was, das kann ich ja jetzt noch nachschieben, wenn du mich einmal noch darauf ansprichst. Das ist toll, das wollte ich eh noch nennen. Ein paar mehr Gemeinsamkeiten, die ich euch vorenthalten habe. Das wollte ich jetzt nicht hinschreiben, weil es so lächerlich ist. paar mehr Gemeinsamkeiten zwischen Extremismen. Und zwar Glaube an ein ideologisches System mit universellem Wahrheitsanspruch. Da wird jetzt auch gar nicht ausgeführt, welche ideologischen Systeme das sind. Also es kommt das erste Mal das Wort Ideologie vor, aber es kommt nicht vor, welche. Und wenn wir uns mal angucken, ob nicht eine sich über Werte von Gesellschaften oder Menschheit auch ein gewisses ideologisches System ist, dass der Kapitalismus vielleicht auch ein gewisses ideologisches System ist, kann man diese Aussage auch sehr schnell widerlegen, finde ich. So, die zweite Gemeinsamkeit, die er noch nannte, war Freund-Feind-Stereotypisierungen. Klingt auch so ein bisschen nach Kindergarten, Freund-Feind, und das Witzige ist, dass sich eine Extremismus-Theorie ja selber an dem Freund-Feind-Denken auch befindet. Und das dritte sind Verschwörungstheorien. Und da bin ich auch krass drüber gestolpert, und das wäre auch sowas, also klar kann man das nicht pauschalisieren, wie er das macht, alle Extremisten sind verschwörungstheoretisch, alle Demokraten sind nicht verschwörungstheoretisch, aber dieses Verschwörungstheorien-Ding ist, glaube ich, was wir ganz gut auch mit in unsere inhaltliche Kritik am Extremismuskonzept mit aufnehmen können, um zu gucken, wo finden sich sowas wie Verschwörungstheorien. Denn natürlich finden, dass sie sich in der Linken wie in der Rechten finden lassen. Damit auch ganz gut schaffen, es vielleicht die Linke in gewissen oder gewisse linke Strömungen, gewissen Teilen zu kritisieren. Aber natürlich auch eine demokratische Mitte, die gerade in Zeiten der heutigen Finanzkrise auch krass auf Verschwörungstheorien abgehen kann. So, das war jetzt eine lange Beantwortung deiner Frage. Okay, warte, also erstmal war, glaube ich, hier noch eine Frage, oder? Nicht? Bei dir. Und dann. Ja, ich wollte was ergänzen. Also der Personalie ist also auch zu sagen. Also ein kleiner Ausschnitt aus einer Vorlesung. Also er vergleicht explizit als Dritte Reich und DDR und kommt zum Schluss, dass die DDR an sich viel schlimmer wäre und das Dritte Reich hat sowieso von Deutsche World War und die DDR nicht. Gut, dann können wir Ihnen noch Relativierung der Schuhe vorlesen. Ja, das wird aber auch total unreflektiert gemacht und das wird einfach mit aus der Wissenschaftlichkeit, das ist einfach so gemacht. Versteht ihr alle immer die Fragen und Aussagen oder soll ich die nochmal wiederholen? Super. Super? Okay. Dann du wahrscheinlich. Ja, inwieweit weiß sich dieser Extremismusbegriff gerade in der Lehre praktisch als Sackgasse beziehungsweise als Sperre für andere Forschungsrichtungen, zum Beispiel Faschismus und Antisemitismus Forschung. Genau die werden ja durch so einen Extremismus begriffen negiert. Ich weiß nicht, ob ich da zu wenig drinne stehe und zu wenig die Auseinandersetzung zwischen Forschungsrichtungen verfolge. Ich habe noch nicht festgestellt, dass es sich irgendwo tangiert. Ich habe auch bei Yassin Bakkes noch nicht rausgelesen, dass sie sich irgendwie dagegen wenden. Ich weiß nicht, ob du eine andere oder ob irgendjemand in diesem Raum eine andere Erfahrung gemacht hat. Ich glaube, es läuft einfach parallel. Also eine Antisemitismusforschung forscht und sie wird erst in dem Moment relevant, wenn sie rausfindet, ach, 15% der Gesellschaft antisemitisch, das sind aber mehr als die 5% NPD vielleicht im Durchschnitt oder so. Ne? Also in dem Moment erst, wo sie wirklich in die Öffentlichkeit dringt, Und eine krasse Verbreitung von solchen Ideologien wie Rassismus oder so zeigt, in dem Moment wird sie relevant für die Extremismusforschung. Aber die Extremismusforschung lässt sich deswegen nicht irgendwie, ne? Also seit 15 Jahren unverändert, hatte ich ja gesagt, Literatur von vor 1989, nicht irgendwie tangiert. Ja, ich meine ja, inwieweit das praktisch dieser Extremismusbegriff praktisch schon Lehre praktisch eingeflossen ist, praktisch damit schon mal die Blickrichtung übelst verzerrt und natürlich auch in Sachen Förderung verschiedene Sperren noch errichtet. Also die Tendenz kann es durchaus geben, dass auch eine Rassismusforschung einfach Kategorien aus der Extremismustheorie übernimmt und sagt, wir forschen jetzt mal nur bei den sogenannten Rechtsextremen, weil sich ja das dort nur finden würde. Also die Frage ist, bei einer repräsentativen Studie, wenn man irgend sowas erstellt, kriegt man ja auch mit, dass es sich nicht darauf beschränkt. Also ich glaube, wenn die Wissenschaft wirklich gut vorstand, dann merkt sie schon, dass sie nicht in dem Extremismus-Schema bleiben kann und nicht nur Nazis untersuchen kann oder so. Aber was auch auffällig ist, also zum Beispiel gibt es an der Uni Leipzig einen Kreis, der nennt sich kritische Rechtsextremismusforschung, und die Leute machen eigentlich ganz gute Arbeit so, also haben auch mit uns schon zusammen eine Veranstaltung gemacht, aber schaffen es halt einfach nicht, sich umzubenennen, und zwar wieder wegen Fördermittelgeldern und wegen diesem ganzen Zeug. Und man kann schon sagen, dass die Extremismus-Theorie in der Wissenschaft einen hohen Stellenwert hat und bei Förder- und Drittmittelgebern sowieso, also da ist es besser, das Wort zu finden. Also dem würde ich etwas widersprechen. Meiner Meinung nach ist auch das Interessante an der Extremismus-Theorie, dass sie gerade von staatlichen Institutionen aufgegriffen wird, von Verfassungsschutz und CDU, aber dass zum Beispiel in der Soziologie eigentlich Usus ist, dass das Müll ist und dass sich da auch klar abgegrenzt wird. Für die ist das einfach Schrott und deswegen auch nicht relevant. Da hast du einen guten Lehrstuhl. Das ist nicht überall so. Ja. Also es gibt sicher überall gute Ansätze. Also ich sehe es nur an der Uni Leipzig halt, dass es durchaus einen Politikwissenschaftler gibt, der hat schon, bevor wir überhaupt an Enix gedacht hatten, schon im Leipziger Veranstaltungsheft ein riesengroßes Interview gegen Extremismusbegriff reingepostet. Das war total krass, also der hat da echt vorgearbeitet auch für uns. Diese Ansätze gibt es, aber es sind doch meist kleinere, unbekanntere Wissenschaftler, wenn man es so sagen kann. Also nicht so überregional bekannt wie Jesse, und man muss auch dazu sagen, dass Jesse wahrscheinlich wirklich ein Fernseh- und Zeitungsfetischist ist. Weil der immer, also ich habe eine Zeitungsanalyse gemacht, das wollte ich eigentlich in dieses Blatt da noch mit reinnehmen, die Diskursanalyse ist dann zu viel geworden, und habe die Leipziger Volkszeitung und die Freie Presse untersucht, und zwar habe ich alle im Jahr 2008 erschienenen Artikel mit dem Begriff Extremismus drin, oder Extremist, Sternchen, mir rausgezogen aus den Archiven. Das waren bei der Leipziger Volkszeitung 498 Artikel, alleine mit einem der beiden Wörter. Und bei der Freien Presse ein bisschen weniger, 200 und. Und von so neuen Wissenschaftlern, die dazu befragt wurden, in irgendeiner Weise, also Interviews geführt wurden, waren 8-mal Jesse. Ja. Ja, du noch? Ich würde dir gerne widersprechen, was den ideengeschichtlichen Hintergrund langsam haben, Jesse angeht. Denn ich glaube schon, du hast ziemlich recht, was diese Hinterlegen angeht. Der Jesse und der Herr Backes, genauso das Hannah-Arendt-Institut, setzen sich nicht wirklich kritisch mit Hannah Arendt auseinander. Ja. Die haben dieses einartige Totalitarismus-Konzept von Hannah Arendt nur als schwammigen Hintergrund, aber es gibt, soweit ich das weiß, keine wirkliche Weiterentwicklung dieses Hannah Arendt-Konzepts seit 50 Jahren. Und deswegen ist das wirklich nur noch auf Subkulturen irgendwie reduziert, was sie da machen. Dass sie Hannah Arendt missbrauchen, das haben wir auch schon festgestellt so. Hatten dazu auch schon eine Veranstaltung gemacht, da wollte ich auch, jetzt können wir ja wieder auf seine Frage zurückschwenken. Hatten wir eine Einführungsveranstaltung zur Totalitarismus-Theorie, also zur großen Schwester so gemacht. Und es gibt im Wesentlichen zwei Menschen, die was formuliert haben, was man dann später in der Totalitarismus-Theorie hat ausarten sehen. Es war zum einen eben Hannah Arendt, zum anderen Karl Joachim Friedrich. Und es kann durchaus sein, dass sich Jesse und Backes mehr auf Karl Joachim Friedrich auch beziehen, weil er doch ein sehr rechtskonservatives Bild von Totalitarismus formuliert hat. Und Hannah Arendt, also mit Hannah Arendt ist es, glaube ich, das Problem, dass die Wissenschaftler von ihr lediglich ein Buch gelesen haben. Sie hat ja drei Bücher verfasst, Antisemitismus, Kapitalismus und totale Herrschaft. Und sie lediglich das dritte Buch verwenden. Noch ein Kommentar, und zwar zu der Frage, ob die Extremismusforschung irgendwie eine Faschismusforschung einschränkt. Da würde ich sagen, dass die Totalitarismusforschung ein Gegenkonzept zur Faschismusforschung ist, weil sie statt Phänomene des Faschismus überregional oder auch übernational zu analysieren und die in Einzelteile zu legen und auch Schnittpunkte in die wirkliche Gesellschaft hinein zu untersuchen, lieber sozusagen totalitäre Herrschaft untersucht an Beispielen von rechten oder linken totalitären Regimen. Und ich denke, da ist eher ein Problem damit, dass die Totalitarismusforschung da stimme ich dir vollkommen zu, weil, wie gesagt, Totalitarismus-Theorie auf gesamte politische Systeme abzielt, auf meistens empirisch beobachtbare, die es schon mal gab, und die Extremismustheorie Phänomene untersucht, die innerhalb von Gesellschaften stattfinden. Also es gab auch nach Jesse in Diktaturen einen Extremismus, und zwar zum Beispiel einen Extremismus in der DDR, der eine Demokratie gefordert hat, war dann wieder positiv konnotiert bei Jesse. Und also es gibt in jedem politischen System Extremismen als Phänomene innerhalb oder auf der anderen Seite Totalitarismus als politisches System selbst. So ist die Ebene. Und deswegen kann eine Faschismusforschung auch nur von der Totalitarismusforschung beeinflusst werden und nicht von der Extremismusforschung. Weil die Extremismusforschung lediglich herausfinden würde, welche Extremismen es in einem Nationalismus oder in einem zum Beispiel Nationalsozialismus gab und dass diese dann positiv konnotiert sind. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt einleuchtend erklärt habe. Ich wollte da auch noch ein Schema reinlegen, aber es hätte ich glaube ich nicht gebracht. So. Aber wie gesagt, wir hatten auch zur Totalitarismustheorie eine Veranstaltung, sind da auch zu dem Schluss gekommen, dass es die eigentlich nicht gibt, also dass man, wenn dann nur eine Mehrzahl von mehreren Totalitarismustheorien sprechen kann und dass es so etwas wie totalitäre Regime ebenfalls nicht gibt. Das war die zweite Veranstaltung, unsere Veranstaltungsreihe. Die Veranstaltungsreihe hieß Das Ende des Extremismus, genau, und die lief im November an und ist jetzt fast abgelaufen. Die erste Veranstaltung war eine schöne Podiumsdiskussion, ne, mit dieser Frau von der Studie und mit dir. So, und die dritte Veranstaltung war eine medienkritische Veranstaltung, wo wir explizit vorbereiten wollten, dass wir mal irgendwann die Leipziger Volkszeitung kritisieren wollen und gegen sie eine Kampagne starten wollen. Ich glaube, jetzt nach der Berichterstattung zu Wurzen ist die Zeit reif. Jetzt sind wir aber gerade anderweitig beschäftigt, weil wir jetzt zum Jubiläum von 1989 schreiben müssen. Deswegen sind wir gerade voll beschäftigt, aber irgendwann machen wir das noch. Ja, Medienkritik war eigentlich eine sehr gute Veranstaltung auch, weil ältere Leute mit dabei waren, die auch die Zeitung kritisch sehen. Also wir wirklich das erste Mal gemerkt haben, boah, wir erreichen nicht nur irgendwie einen autonomen Kreis, einen Antifa-Kreis oder so, sondern wir erreichen auch wirklich mal andere. Gut, Studis haben wir auch vorher schon erreicht. Soweit zur dritten Veranstaltung. Wir haben dann halt wirklich einfach nur die Leipziger Volkszeitung in allen Einzelteilen auseinandergenommen und überall geguckt, wo sie denn extremismustheoretisch Bericht erstattet und wo sie zum Beispiel rassistisch Bericht erstattet oder nationalistisch oder so. Und da ließ sich doch einiges finden. Genau. Und dann vielleicht noch zur letzten Veranstaltung. Ganz kurz was sagen. Die hieß, also das Thema war Feinstrafrecht. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. Feinstrafrecht ist ein Konzept von Günther Jacobs, das davon ausgeht, dass man gewisse Menschen, die sich ihre Rechte, ihre bürgerlichen Grundrechte verbürgt haben durch irgendwelche Taten, auch außerhalb der Grundrechte bestrafen kann. Zum Beispiel in Form von Todesstrafe. Da gibt es halt auch krasse ganze Theorien dazu. Und diese Veranstaltung haben wir halt auch versucht runterzubrechen auf eine Extremismustheorie, inwiefern Extremisten zu diesen Menschen zählen könnten, die ihre Grundrechte verwirken. Aber es war für mich nicht so eine gute Veranstaltung, deswegen kann ich keine Quintessenz nennen. Außer vielleicht, dass die Forderung Todesstrafe für Kinderschänder von den Nazis sowas wie Feinstrafrecht ist. Genau. Und die nächste Veranstaltung, die kommt noch irgendwann, da möchte ich euch alle herzlich einladen. Ich habe zu Hause noch einen Packen Flyer liegen, den habe ich jetzt heute nicht mit, es tut mir leid. Aber ich bin jeden Donnerstag wieder hier, da könnt ihr mir gerne einen abnehmen. Und die nächste Veranstaltung geht nochmal um Totalitarismustheorie, aber auch im Zusammenhang mit Antikommunismus. Und eingeladen werden soll Kremlitzer, das ist ein Autor der Jungle World, ist das richtig? Chefredakteur der Konkret. Chefredakteur der Konkret, genau. Und noch andere, die, also vielleicht noch Körner, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Da soll es halt speziell um Antikommunismus gehen. Und dann kommt noch eine sechste Veranstaltung zur falschen Kritik an der Linken. Und zwar hat ja Eckhard Jesse ein lustiges neues Buch rausgebracht, der smarte Extremismus einer deutschen Partei oder so. Und zwar der Linkspartei. Die ist nicht hart extremistisch wie wir alle, sondern smart extremistisch. Jesse geht mit der Zeit. Und was er darin macht, ist eine konkrete Anwendung des Extremismuskonzepts auf Parteien. Was er nicht macht, ist, die Partei inhaltlich zu kritisieren. Wir wollen die Partei inhaltlich kritisieren, wollen gucken, welche Ideologien dort vorhanden sind, zum Teil. Zum Beispiel Antisemitismus oder auch Autoritarismus. Und wollen uns dann Bastian Vogt einladen, der selber für einen kritischen Standpunkt in der Partei plädiert und meint, man könnte sie auch zu einem gewissen Grad reformieren. Genau. Und dann hatten wir noch so einen Kopf, Gysi einzuladen, aber das haben wir dann doch wieder gelassen. Also, wie gesagt, es folgen noch Veranstaltungen von uns, geht einfach auf den Blog index.blogspot.de. Aber das soll jetzt noch nicht so klingen wie Abschluss, weil das klingt jetzt so wie Abschluss. Ja, aber du bist kannst du... Aber ich sollte ja über die Veranstaltungsreihe noch mal sagen, hast du zu mir gesagt. Ja. Genau. Hast du noch Fragen? Ich hätte noch ein paar Fragen, also wenn ihr noch könnt, also ansonsten können wir erstmal eine Pause machen und können es dann noch ein bisschen im lockeren Kreis weiterführen oder wir können noch ein bisschen weitermachen, wie ihr wollt. Weiter, weiter. Okay. So, wer war zuerst? Demokratie? Nee, also hier oder hier? Du. Also mich hat jetzt gerade drauf gefragt, weil du meintest, ihr habt ja schon also wo Straftäter wegen wurden, im Extremismus-Kontext. Wie sieht es überhaupt mit Strafverfolgung aus? Welche Auswirkungen hat zum Beispiel Extremismusbegriff auf staatliche Repressionsorgane? Mir würde da spontan jetzt nur das militante Gruppeverfahren einfallen, wo wir eigentlich mit der Veranstaltung auch darauf abzielen wollten. Leider hat unser Referent dazu gar nichts sagen können. Das war so auch nicht abgesprochen. Hast du zum militanten Gruppeverfahren da noch Hintergründe? Nein, ich bin da auch nicht so kompetent. Also ich bin da auch nicht so kompetent. Also man kann natürlich schon davon ausgehen, dass überhaupt der Anlass für eine Bestrafung, wenn es denn so wie bei militanten Gruppenverfahren zum Beispiel ist, aus einem Extremismus theoretischen Verständnis hergeleitet wird, in dem halt Extremismus vorgeworfen wird, ohne diese Inhalte konkret zu benennen. Und dass deswegen also der Grund alleine für die Bestrafung schon aus dem Modell herrührt, wenn es das Modell nicht gäbe, wäre der Grund halt nicht da. Ich würde sagen, eigentlich, also eine Strafe, also im Strafgesetzbuch ist dieser Extremismusbegriff überhaupt nicht verankert. Im Strafgesetzbuch sind halt ein paar Sachen verankert, die sich auf Verwendung von NS-Symboliken zum Beispiel beziehen oder sowas. Aber diese ganzen Dinge spielen auch bei jetzt der Einordnung von rechten Gruppen wie Skinhead Sächsische Schweiz oder Sturm 34 als so kriminelle Vereinigung eigentlich auch überhaupt keine Rolle, sondern da geht es dann eher darum, so einen organisierten Gesamtwillen vor Gericht nachzuweisen oder so. Also da ist das die Rechtsprechung in dem Sinne, also zumindest was jetzt aktuell gegen Nazis läuft, eigentlich überhaupt nicht daran interessiert, da überhaupt dann vielleicht sogar noch so ein Stück weit politischen Restaspekt dort reinzutragen über so ein Paradigma. Aber man müsste halt mal schauen, weil das halt bei den Stammheimprozessen zum Beispiel eine Rolle gespielt hat, also gegen die Rote Armee-Fraktion oder so. Aber ich denke halt, dass das eher was ist, was halt so ein Paradigma ist für den Verfassungsschutz und für die Staatsbehörden, dass das dann aber vor Gericht gar nicht unbedingt so expliziert wird. Gut möglich, da bin ich jetzt auch nicht so firm. Vielleicht noch kurz zur RAF. Weil wir haben jetzt gar keine Historie des Extremismusbegriffs gemacht. Zur damaligen Zeit, also vor allen Dingen erste Generation RAF, galt schon noch mehr der Radikalismusbegriff. Also da gab es, der Extremismusbegriff hatte wirklich dann in den 80ern erst so Konjunktur. Das kommt natürlich primär aus der Weimarer Republik, wo schon von Extremen geredet wurde, die Demokratie bedrohen so, aber ist dann in der Bundesrepublik am Anfang eine Weile ausgestorben gewesen. Also der Extremismusbegriff ist erstmal aufgetaucht in Verfassungsschutzberichten 1974 und das war eigentlich so in gewisser Weise so ein Residuum, weil der so Radikalismusbegriff eigentlich im Zuge der 68er da auch eigentlich selbst für den Staat irgendwie an analytischer Schärfe verloren hatte. Also weil so viele Leute irgendwo sich als radikal verstanden haben, damals auch Leute aus der SPD oder so, dass das dann keinen Sinn mehr hatte, eigentlich von Radikalen als Bösewichten zu sprechen. Und ich denke, so etwas Ähnliches erleben wir jetzt auch vielleicht mit diesem, mit dieser inflationären Verwendung von Linksextremismus. Gut. Weitere Fragen machen wir erstmal hier, weil du hattest dich jetzt weiter mit. Ich wollte fragen, die Medien. Ja. Sie haben ja gesagt, dass Medien oft sehr ungenau berichten. Und ich wollte einfach die Frage stellen, wird das aus Unwissenheit gemacht oder direkt um den wirklichen Stand nachzueifern? Also um genau das zu melden, was die Bürger eigentlich hören wollen. Ja, die Diskussion haben wir lange geführt. Wer ist schuld, die LVZ oder die Leipziger Bevölkerung? Wir haben uns darauf geeinigt, beide. Also wir vertreten kein autoritäres Gesellschaftsmodell, wo eine Zeitung kommt und den Menschen sagt, was sie glauben sollen, und sie glauben das dann. Natürlich glauben die Menschen schon vorher, dass es Links- und Rechtsextremisten gibt und dass die, wenn die auf die Straße gehen, dann beide schuld sind, dass sie sich beide gegenseitig brauchen und bedingen. Also ist natürlich zum großen Teil auch die Bevölkerung schon von ihren Einstellungsmustern her so vorgeprägt. Die Zeitung verkauft sich gut, wenn die Zeitung das dann auch so schreibt, wie die das hören wollen. Auf der anderen Seite manifestiert sie aber auch diese Einstellungsmuster. Schon alleine deswegen haben wir dann gesagt, macht eine Kampagne auch Sinn. Um einfach, weil es keine Alternative gibt, weil wir alle ein Zeitungskreise sind. Weil es außer der Bild fast in keiner Stadt in Sachsen eine Alternative gibt an Tageszeitung. So. Und, warte mal, deine Frage war jetzt konkret, ob sie nicht wissen um die inhaltliche Lehre, die sie da verbreiten, ne? Also, oder ob sie das nur wegen den LeserInnen machen. Also spiegelt die Meinung der Zeitung eigentlich nicht die Meinung des Lesers so gesehen wider, weil sie genau das schreiben wollen, was der Leser eigentlich hören möchte in der Beziehung. Ja, also sie sind da schon, glaube ich, ziemlich äquivalent in ihren Meinungen, die Zeitung und die LeserInnen. Und also dass sie nicht mal über sich selber stolpern und sich wundern, warum sie eigentlich inhaltslose Theorien verwenden, kann ich mir wirklich auch nur so erklären, dass sie von den Lesern finanziell abhängig sind und dass die das nicht mehr kaufen würden, wenn sie einmal anders berichten würden. Und was wollte ich jetzt, ach Mann, war die ganze Zeit... Mir ist gerade noch was Schönes eingefallen zu der Frage. Ja, mir war so ein Gedanke. Jetzt ist er weg. Na gut. Mir ist jetzt zu deiner Frage noch was eingefallen. Es gibt ja diese schöne Formulierung zum Privatfernsehen, dass eigentlich nicht die Zuschauer, die Kunden der Privatfernsehsender sind, sondern eher die Leute, die dort Werbeclips schalten. Und ein ähnlicher Aspekt gilt eigentlich auch für die bürgerliche Presse, dass die partiell natürlich auf ihre Leserschaft schauen, aber auch wiederum zu einem großen Teil auf ihre Anzeigenkunden und Kundinnen. Und denen natürlich dann auch nicht unbedingt jetzt irgendwas Anstößiges dann liefern wollen oder so. Und zu viel Kapitalismuskritik neben einer Anzeige für irgendwas, für irgendeine Ware macht sich halt vielleicht dann auch doch nicht so gut. Man kann aber auch noch was hinzufügen, was wir so aus unserer Index-Erfahrung mitgenommen haben. Also es kam ja, wie gesagt, ich weiß nicht, hatten wir das jetzt schon angesprochen, voriges Jahr zu einem gewissen Eklat, als Herr Jessel in der Leipziger Runden Ecke einen Vortrag zu die langen Schatten der Vergangenheit hielt. Und Menschen ihn dann auch verbal unterbrachen, beziehungsweise ihn dann in ziemlich lustiger Form auch am Reden hinderten. Daraufhin stürzte sich natürlich die Leipziger Volkszeitung, hat er ja schon gesagt, mit dem Titel Linksextremisten gegen Extremismusforscher oder üben Extremismuskonzeptkritik oder irgendwie sowas auf die Intervenierenden. Und die Berichterstattung war wie gewohnt sehr einseitig. Daraufhin verfasste Index ungefähr 100 Leserbriefe mit verschiedenen Formulierungen. Jeder Brief war anders formuliert, sagte aber dasselbe aus. Und keiner von diesen 100 Briefen wurde abgedruckt, sondern nur diese drei Briefe von den älteren Menschen aus Leipzig, die ja ihre Meinung auch darstellen wollten. Also so viel zur Auswahl von Leserbriefen, zur Meinungsbildung in sächsischen Zeitungen. Das finde ich jetzt aber auch schon ganz schön krass mit diesen Leserbriefen. Ja, das ist schon oft so. Nee, auch mit diesen 100 Leserbriefen. 100 Leserbriefe schreiben, das macht ja ganz schön viel Mühe. Ja. Macht ihr euch. Also wir haben dann auch eine Gegendarstellung durchgeklagt. Ja. Wo siehst du jetzt zum Beispiel, wenn ihr sagt, man könnte wirklich was gegen die LVZ machen, also generell zur Form der Kampagnenpolitik, wie sind also die Erfahrungen, die du jetzt so rausgezogen hast aus dieser Kampagne? Also ich glaube, das Wichtigste ist, inhaltlich zu arbeiten. Das dürften hier auch viele Leute jetzt schon mitgekriegt haben, seit ich wieder hier bin. Und speziell auf die FAZ bezogen, müsste man den Menschen wirklich erstmal erklären, dass sie da ein rassistisches Blatt kaufen und lesen. Ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht so klar, weil es eine gewisse Normalität ist für sie. Und das, also wir hatten uns als Idee so gedacht, kleine Aufkleber zu basteln, die man so an den Briefkasten kleben kann, wie sonst immer da steht, bitte keine Werbung einwerfen, dann bitte keine LVZ einwerfen, ich brauche kein rassistisches Hetzblatt oder so, und dann einfach mal alle Briefkästen damit zu bestücken. Aber wir haben uns von der LVZ, wir sind auch gerade schon wieder im Rechtsstreit mit ihr, weil wir schon eine witzige Postkarte zu ihr veröffentlicht hatten. Auf der Postkarte stand drauf, Leipzig toleriert, ein Einheitsorgan oder so, weil es nur eine Zeitung gibt und darauf ganz viele LVZ und das mochte die LVZ nicht und hat sofort Anzeige erstattet. Also sie reagiert da auch sehr, sehr sensibel darauf. Aber das ist nur so ein Teil der Kampagnenpolitik. Natürlich müssen irgendwie Publikationen dazu folgen, Analysen folgen, was in der Zeitung drinsteht, wie Bericht erstattet wird, Gegendarstellungen erscheinen. Und wir haben eigentlich aus der Inex-Kampagne so allgemein jetzt auch gute Erfahrungen gemacht, einfach mit offenen Briefen. Also wir haben gesehen, dass unser Brief von vor einem Jahr doch zumindest in Leipzig fast überall angekommen ist, dass jeder schon was damit anfangen konnte, wenn man ihn bei einer nächsten Veranstaltung oder so darauf angesprochen hatte. Und gerade in der Stadt wie Chemnitz, wo jetzt gar nicht so viel immer publiziert wird von allen Leuten oder so, ich mir auch durchaus gut vorstellen könnte, dass da inhaltliche Kritik gut reinrockt erstmal. Genau, was man vermeiden sollte, was wir vielleicht auch mitgenommen haben aus der Jesse-Veranstaltung damals, aus dieser Intervention. Die Intervention verlief leider sehr inhaltslos. Also es war wirklich nur so, dass eine Clownsarmee da reinmarschiert ist, den Herrn Jesse beschenkt hat mit Luftballons und Blumen und total lila lächerlich gerufen hat, von Totalitarismus abgeleitet. Und es war aber, wie gesagt, nicht groß inhaltlich aufbereitet, also es gab nur ein paar wenige transparente und inhaltliche Kritikpunkte oder publizierte Kritikformen und dass man das Ganze einfach immer noch unterfüttert mit einem eigenen Standpunkt. Das haben wir damals verfehlt. So im Nachhinein habe ich mir gedacht, hätten wir den Herrn Jesse eigentlich spontan interviewen können, auf Clowns Art und Weise und ihn sich selber hätten vorführen lassen können mit seinen eigenen Widersprüchen und so. Das haben wir verpasst. Ja. Aber eine inhaltliche Kritik ist, glaube ich, bei einer Kampagne erstmal so das Wichtigste. Was wir natürlich bedauern, ist, dass wir jetzt seit einem Jahr inhaltliche Kritik schieben und ein Serviceunternehmen sind, was Woche für Woche in eine andere Stadt reist. Also in 2 Wochen bin ich übrigens nochmal in Zwickau und in 4 Wochen bin ich in Zwickau und 5 Wochen bin ich auf dem Stay Rebel. In 2 Wochen ist jemand in Glauchau. Also nur, dass ihr euch die Dimension vorstellen könnt, wie wir gerade rumreisen und Bildungsarbeit machen und das irgendwann auch langweilig wird, immer wieder dasselbe zu erzählen. Und zwar nicht nur sachsenweit, sondern mittlerweile deutschlandweit. Und ja, und wir deswegen halt auch mal ins Auge gefasst haben, das Ganze schön mit einer großen Demo zu beenden. Aber da erfahrt ihr auf jeden Fall rechtzeitig auch noch davon. Wir standen am Anfang vor der Entscheidung, Demonstration oder inhaltliche Arbeit, haben uns für inhaltliche Arbeit entschieden. Aber irgendwann ein bisschen Action kann so eine Kampagne, glaube ich, auch vertragen. Das einzige Problem ist, dass es für dieses komplexe Thema wenig kurze Slogans und Parolen gibt. Noch was? Gibt es von euch noch Fragen? Ich glaube, wir sind durch mit dem Zettel. Ja. Also die Erfahrung aus, ich antworte zuerst mal auf deine letzte Frage kurz, die Erfahrung aus einer Intervention bei Veranstaltungen mit ihm, beziehungsweise gab es ja im Vorfeld Erstürmung der DS-Veranstaltung bleibt es auch eine verbale Intervention, eine Frage. Die Erfahrung daraus ist, dass Herr Jesse lediglich in seinen eigenen Kategorien antworten kann und nur unter seinen eigenen Prämissen antworten kann. Also er kann sich auf diese Kritik schlecht einlassen. Ich habe jetzt irgendwoher vernommen gehabt, dass er auch bereit wäre zu einem nicht öffentlichen Gespräch mit den Kritikerinnen so. Das könnte man natürlich forcieren so, aber fraglich ist wirklich, ob ein Mensch in dem Alter, der seit 25 Jahren diese Theorie vertritt, noch für diese Kritik offen ist. So, das war deine zweite Frage. Deine erste Frage war, ob die Verfassungsschutzkategorien direkt von ihm stammen. Also primär stammt erstmal die Einteilung einer Gesellschaft in demokratisch und extremistisch von ihm. Und innerhalb dieser linksextremen Sparte bin ich mir jetzt unsicher, ob das direkt von ihm kommt. Es steht ja nirgendwo sein Name da oder so. Natürlich habt ihr hier das Schema gesehen. Also er macht sich gerne so eine Einteilung im Kopf, welche Gruppen es so geben kann und wie die so zueinander stehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Unterteilung in Parteikommunisten, sag ich mal, oder Marxisten-Leninisten, also alles, was organisiert, aber nicht militant ist aktuell. Und auf der anderen Seite in Anarchisten, Autonome, die militant, aber nicht auch organisiert sind, dass diese Einstellung grundsätzlich von ihm stammt, weil dieses Schema gibt es bei ihm in der Literatur ziemlich oft. Und primär könnte man jetzt denken, dass nur die Autonomen mit ihrer aktuellen Gewalttätigkeit am ehesten das Linksextremismus-Schema erfüllen, also am ehesten darunter fallen. Aber für Jesse fallen halt auch diese Parteien, wie MLPD oder so, konkret darunter, weil sie eine Willkürherrschaft nennt, der das anstreben, also ein nicht demokratisches Regime und in Abgrenzung zum Demokratiebegriff halt, also Antipluralismus und so weiter, diese ganzen Kriterien erfüllen. Und wenn nicht jetzt gewalttätig, dann irgendwann beim Umsturz gewalttätig. Also daher kann ich mir schon vorstellen, dass diese Einteilung in dieser einerseits jetzt nicht militanten, organisierten und so weiter von ihm stammt. Ich glaube, eine gewisse Rolle beim Wissenstransfer spielen da auch diese berüchtigten Seminare in Wendgräben, wo Politikwissenschaftsstudentinnen und Studenten eingeladen werden und immer mal so gefragt werden. Und hin und wieder sind ja doch auch Leute aus so linksalternativen Milieu dort unter der Studentenschaft. Da wurde wohl, das hat mir ein Freund erzählt, irgendwie vor 5, 6 Jahren die Frage gestellt, also wer sind denn eigentlich diese komischen Antideutschen? Und ein paar Jahre später tauchten dann die auch dann irgendwann mal in irgendwelchen Verfassungsschutzpapieren auf. Das habe ich auch gehört. Aber ich glaube, das weiß er bis jetzt noch nicht so richtig. Hat er noch nicht so richtig nicht verstanden. Nee. Hätte ja auch was mit Inhalt zu tun. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Also Sie haben ja schon mehrere Veranstaltungen gemacht, wenn Sie so richtig gehört haben. Glauben Sie, dass Sie auch die richtigen Menschen damit erreicht haben? Ich meine, also unser kleines Sachen, dass wir so viel Aufklärung brauchen? Wir machen also sowohl an Universitäten, als auch bei irgendwelchen Stiftungsveranstaltungen, als auch halt hier in Antifa-Kreisen Veranstaltungen. Einmal waren wir auch beim Netzwerk Tolerantes Sachsen. Das sind die, die auch diesen kriminalpräventiven Rat gegen Extremismus mit drin sitzen haben, gegen Gewalt und Extremismus. Da hatten wir schon ein gutes Podium, finde ich, weil wir da wirklich auch Leute erreicht haben, die vielleicht noch fest verankert waren in ihrer Extremismustheorie. Dort war halt auch der Jesse-Absolvent vorhanden. Ich finde es selbst wichtig, bei Antifa-Kreisen darüber aufzuklären, weil selbst hier noch das Wort Rechtsextremismus in den Mund genommen wird und sich damit das gesamte Konzept eingekauft wird. Eine gute Plattform sind natürlich Stiftungen. Letztens waren wir irgendwie bei der Böckler-Stiftung, auch mit einem sehr inhaltsreichen Referat. Und damit erreicht man so die ganze Unischiene. Aber wo man natürlich schlecht hinkommt, ist die ganz normale Bevölkerung, die weder was mit Wissenschaft am Hut hat, noch was mit Politik am Hut hat, die unpolitisch in ihren Wohnungen sitzt und jeden Tag die Tageszeitung liest und das Konzept reproduziert. Und wir haben ehrlich gesagt auch noch keine Idee, wie wir an die rankommen. Also wenn ihr da Ideen habt, sind wir immer ganz dankbar. Das Beste wäre, wenn ihr einfach alle nach Hause geht und euren Eltern von dieser tollen Veranstaltung heute erzählt. Und zwar inhaltlich. Und auch allen Omas und Opas. Und überhaupt alle, die das Konzept reproduzieren. Ja, also es ist natürlich immer ein Problem von Kampagnenpolitik und die Frage hatten wir uns vorher, glaube ich, auch schon gestellt. Wie weit wirkst du? Aber ich glaube, mit jedem, den man hier erreicht und dem man das, oder der man das eindeutig verklickert hat, worum es uns geht, daraus können ja auch MultiplikatorInnen werden. Genau. Und schon indem man, glaube ich, irgendwo Öffentlichkeitsarbeit betreibt, die anders ist, indem man selber das Wort nicht mehr verwendet, setzt man ja auch einen gewissen Standard nach einer Weile, wenn es viele tun. Und als großen Erfolg können wir zählen, dass das Netzwerk für Demokratie und Courage in seinem Projekttagen, also zumindest in seinem C-Projekttag, aber auch so sich geeinigt hat, den Begriff Rechtsextremismus nicht mehr zu verwenden. Und das ist bemerkenswert, weil die Demo, also die Projekttage explizit gegen Rechtsextremismus am Anfang gerichtet waren an Schulen. Und jetzt wirklich gesagt wird, wir benennen es mit Nazis, wenn es um Rechtsextremisten geht und wenn es um Ideologien geht, halt mit Rassismus und menschenverachtenden Ideologien allgemein. Genau, da habe ich mich auch sehr gefreut. So. Ja. Wolltest du noch was, oder? Ja, ich wollte noch in die Schiene reiten, inwieweit. Wollen wir das nachher bei einem Bier machen? Also wie ja. Bei euch aus? Wollte ich schon mal so fragen. Okay, gut, ja. Nee, also ich meine, das war... Inwieweit jetzt halt praktisch genau in diese Schiene des hier souveränen Staates, des praktisch treudogen Bürgers, der einfach bloß alles, das was der Staat macht, praktisch akzeptiert. Ich glaube, mal Ausspruch von ihm war ja, die CDU müsste doch mehr Inhalte der NPD praktisch reinholen und praktisch die CDU damit so eine riesengroße, schöne Partei bildet, die praktisch alle so menschenverachtenden Ressentiments, die halt die Bevölkerung hat, so in sich vereint, praktisch so eine Superpartei ist und auf der anderen Seite, der NPD ist ja sowieso wirkungslos nach Jesse und da könnte ein Mensch ja die Linkspartei verbieten und praktisch so, dass eine politische Elite fest zementieren, mithilfe dann noch mit Feindstrafrecht etc. Wie weit wird das? Ja, ich glaube, diese ganzen Aspekte haben wir heute auch schon im Laufe des Abends ein Stück weit andiskutiert, dass eigentlich diese Extremismustheorie ja eigentlich aus einem Schuppen kommt, der eher rechtsoffen ist an sich. Also schon die ganzen Strukturen dieser Ausgrenzung ja selber auch schon so eintakten in so ein autoritäres Prinzip. Ne? Und das Ganze sieht Mensch halt auch an den Verbindungen halt von Jesse so ins rechte Spektrum. Das Ganze plottiert halt auch immer unter diesem Enttabuisierungsdiskurs, so nach dem Motto, 60 Jahre nach dieser dunklen Zeit kann man doch jetzt auch mal ein bisschen offener reden und kann man auch mal wieder Klartext sprechen, bla bla bla. Das ist eben auch das, was vorhin angesprochen wurde, also das System jetzt irgendwie als Postfaschismus zu denken und zum Beispiel so ein Phänomen wie Jörg Haider in Österreich oder die FPÖ, sowas kann ja dieses Konzept nicht sehen und nicht beschreiben, weil das ja wirklich was ist, wo eine rassistische Partei, also Jörg Haider, der dann irgendwann mal die Sozialpolitik des Nationalsozialismus gelobt hat, also wo so eine Partei wirklich an die Regierung gekommen ist wieder und große Teile der Bevölkerung wieder auf ihre Seite gezogen hat und sowas kann dieses Konzept nicht denken. Das Konzept kann nur das wiederum als eine als Inhaltsmaterial sehen, was bürgerliche Parteien irgendwie übernehmen sollen, um das dann irgendwie zu integrieren. Also schon in diesem Denken steckt ja auch schon der Kontrollgedanke drin. Ich eigne mir einfach mal irgendwie Ideologieelemente der eigentlich extremistischen Feinde an, entwaffne die damit und kontrolliere damit. Ja. Aber unter diesem Kontrolldiskurs, das ist halt einfach nur das, was man einem starken, autoritären Staat zutraut. Forciert damit die Theorie nicht eigentlich genau das, was er eigentlich nicht was sie zu bekämpfen vorgibt, ja, genau. Ja, an sich bekämpft sie eigentlich Extremismus gar nicht, das hatte ich auch vergessen zu sagen, weil sie immer wieder betont, dass es eine Demokratie auch Extremismen braucht, dass die halt in Schach gehalten werden müssen, kontrolliert werden müssen. Und gerade bei sowas wie Rechts- und Linksterrorismus ist nie eine Gefährdung der Demokratie durch diese Abweichung gegeben hätte. Das betont er auch gerne häufig. Genauso wie sie es die Extremismen untereinander brauchen. Doch? Sie brauchen sich nicht. Doch, sie brauchen sich. Sie brauchen sich, ja. Hm. Ja, schalte den Jesomat ab. Vielen Dank. Gut, dann würde ich verbleiben mit gegen jeden Extremismusbegriff und ja, tragt es hinaus in die weite Welt. Dankeschön. Auch hier nochmal die explizite Einladung zum nächsten KPK. Das findet normalerweise jeden dritten Dienstag hier in der Reitbahnstraße, jeden dritten Dienstag im Monat, Reitbahnstraße statt. Das nächste Thema, das wäre dann am 21.04. findet zum Thema Kinderarbeit statt. Bolivien. Bolivien. Also ab 15 Uhr ist das Kaffee offen. Ist wahrscheinlich ab 19 Uhr wird es den Vortrag geben. Seid alle herzlich dazu eingeladen. Also ich wurde jetzt gerade noch gebeten, eine Durchsage zu machen. Nachher spielt hier oben noch eine Band. Ganz spontan. Und gleichzeitig kündige ich noch die Veranstaltung zur Weltwirtschaft.